Oh, ich danke dir, Herr, dass wir in deiner Gegenwart zu Hause sind. Danke, Herr, dass du da bist heute Morgen, Herr. Danke, Herr, dass du uns überschattest, dass du uns ausfüllst. Danke, Herr, für deine Gegenwart, die da ist, Herr. Danke, danke, Herr. Danke, danke, danke, Herr. Oh, gib dich ihm hin. Gib dich ihm hin. Lass dich füllen. Lass dich füllen. Lass dich bescheinen von seiner Liebe. Lass dich füllen einfach mit seiner Gegenwart. Lass dich füllen mit seinem, ja, mit seinem ganzen Sein. Er will dich ausfüllen heute Morgen. Danke, danke, Herr. Oh, danke. Schau auf ihn. Schau nur auf ihn. Schau nur auf ihn. Oh, danke, Herr, dass ich keine Gedanken mehr halten können hier. Danke, Herr. Nur du. Nur du zählst. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich danke dir, dass du uns auch für gerecht befunden hast. Danke, Herr, wie es heißt, dass wir sind gleich wie er ist in dieser Welt. Wir sind wie er in dieser Welt. Danke, Herr, dass du uns Vollmacht gegeben hast, dass du uns Autorität gegeben hast. Danke, dass du uns mit derselben Liebe gefüllt und geschaffen hast, wie du Jesus geschaffen hast. Danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass wir wirklich gleich sind wie er. Gleich wie er. Danke, danke, danke, Herr. Du kannst auf Jesus schauen und wir werden verwandelt immer mehr in sein Bild. Danke, Herr, für all das, was du für uns vollbracht hast. Danke, Herr, du der Anfänger und Vollender. Du, der es angefangen hast und du, der es in uns wirklich vollenden möchtest. Danke, Herr, für all das, was du für uns getan hast. Danke, Herr, für das, was du aus uns gemacht hast. Danke, Herr, dass wir neu geschaffen sind aus dir. Danke, Herr, dass wir mit allem ausgestattet sind, mit allem Himmlischen, um es wirklich auf diese Erde zu bringen. Zapf wirklich diesen himmlischen Raum an. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag, den Himmel auf die Erde zu bringen. Wir sind geboren aus Geist. Wir sind geschaffen im Himmel und wir sind gesetzt auf diese Erde. Also streck dich aus. Streck dich aus. Lass dich füllen. Lass dich füllen und greif hinein einfach in diesen himmlischen Raum. In diesen himmlischen Raum und zieh dir die Dinge runter. Zieh dir die Dinge runter, weil der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen. Es liegt an uns, es zu ergreifen. Also greif hinein. Greif hinein. Greif hinein. Greif hinein. Greif hinein. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass Liebe sich jetzt ausgießt in jeden Einzelnen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass ein Bewusstsein wächst. dass du uns Autorität gegeben hast, dass du uns mit derselben Autorität ausgestattet hast, dass du uns alles gegeben hast, was Jesus hatte in dieser Welt, dass du es uns gegeben hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Danke. Danke, Herr. Oh, danke. Wir ergreifen auch, dass du gesagt hast, dass wir die Wunder tun werden, die du getan hast. Und noch größere darüber hinaus. All das hat er für uns bereitet. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, in dem gehen wir. In dem so stehen wir hier auf der Erde. Danke, wir stehen nicht aus natürlicher Kraft. Wir stehen nicht aus eigener Kraft, sondern wir stehen aus seiner Kraft. Wir stehen aus seiner Kraft. Auch wenn du unsicher bist vielleicht, dann lass dich füllen. Dann lass dich füllen. Weißt du, Unsicherheit ist auch nur etwas, was der Teufel dir eingeschenkt hat. Sondern streck dich wirklich aus. Dein himmlischer Vater, er steht hinter dir. Er ist für dich. Seine Liebe macht dich sicher. Also streck dich aus und lass dich füllen. Lass dich füllen von seiner Liebe. Greif hinein. Greif hinein. Greif hinein, weil er hat uns geschaffen, wirklich zum mündigen Söhnen, zu mündigen Töchtern. Er hat uns geschaffen, hier zu sein in seiner Stadt. Also stehen wir, also gehen wir in seiner Kraft, in seiner Autorität. Wir können schöpfen aus dem Himmel, wir können schöpfen aus seiner Kraft. Seine Kraft ist die, ist es, die uns stark macht. Seine Kraft. Seine Kraft. Wir leben aus seiner Kraft. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke. Deine Liebe. Danke für deine Liebe, die uns stark macht, die uns verwandelt, die uns transformiert, die uns wirklich, ja, die es uns möglich macht, wirklich in sein Bild verwandelt zu werden. Danke, Herr, für deine Liebe. Danke, danke, danke. Und ich habe auch gesehen, wie Gott Menschen heilen möchte. Konkret habe ich gesehen, wie bei jemanden, oder es können mehrere Personen sein, aber bei dir ist das Blickfeld eingeschränkt. Also dein Sehfeld, dein Blickfeld ist eingeschränkt. Also einfach von irgendeiner Richtung oder in irgendeiner Form eingeschränkt. Wen betrifft es hier heute Morgen? Dann komm einfach direkt nach vorne. Genau. Ist noch jemand hier? Genau, komm nach vorne, wenn dich das betrifft. Wie äußert sich das bei dir? Beim Sehtest merkt man das. Also ich habe es jetzt nicht direkt in der Wahrnehmung, aber da ist ein Bereich da, der im Test nicht abgedeckt ist. Einfach nicht, okay, nicht abgedeckt ist. Okay, jetzt bei dir? Ich sehe doppelt immer. Doppelt, okay. Gut, ist sonst noch jemand hier, den es betrifft, der irgendwie eingeschränkt ist? Dann komm nach vorne. Okay. Ja. Ja. Okay. Wie ist es bei dir eingeschränkt? Eingeschränkt. Manchmal kann ich ein bisschen sehen und manchmal ist es alles zu. Da sehe ich gar nichts. Also muss ich manchmal hoch machen und dann. Okay, aber ist das Sehfeld oder generell in der Sehkraft eingeschränkt? Ja, die Sehkraft auch. Die Sehkraft auch, okay, alles klar, dann bete ich für euch. Danke, Herr, ich setze jetzt frei in Jesu Namen, Herr, dass das Sehfeld, Herr, die Sehkraft völlig wiederhergestellt wird. Danke, Herr, wirklich für volle Sehkraft, für klare Sicht, Herr. Danke, Herr, völlige Wiederherstellung, Herr. Kein doppeltes Sehen, sondern klares Sehen, Herr. Danke, Herr, das setze ich frei hier für meine Geschwister. Danke, Herr, volle Sehkraft, danke, Herr, volle Sicht. Danke, Herr. Ja, danke, Herr. Wirklich das volle, breite Sehfeld, Herr, uneingeschränkt. Danke, Herr. Das setze ich frei in Jesu Namen, Herr. Danke, Herr. Ja, testet mal, was hat sich verändert? Was hat sich verändert? Sagt einfach, wenn sich was verändert hat. Nur beim Test, okay. Was hat sich bei dir verändert? Nichts verändert. Okay, bei wem hat sich was verändert? Okay, dann gehen wir nochmal drauf. Weil Gott hat es mir gezeigt und ich glaube, dass Gott das heilen möchte. Danke, Herr, dass du wirklich das Sehfeld frei machst, Herr. Danke, Herr, dass es völlig frei ist, uneingeschränkt, ohne irgendwelche Störungen, Herr. Danke, Herr, ohne irgendwelche Einschränkungen in der Sehkraft, Herr. Danke, Herr, für völlige Wiederherstellung, Herr. Danke für deine Kraft, Herr, für die wiederherstellt, Herr. Amen. Kann jemand feststellen, dass sich was verändert hat von euch? Ja, testet es einfach. Wie es testet, schaut ins Licht oder schaut einfach rum. Genau. Schaut einfach, was sich verändert hat. Okay. Hat sich was verändert? Hat sich bei dir was verändert? Ja? Okay. Danke, Herr. Wir setzen es frei, Herr. Danke, Herr, dass du weiter wirkst, dass du weiter arbeitest, Herr. Danke, Herr. Yes. Amen. Danke, Herr. Ich habe noch was gesehen. Und zwar habe ich gesehen, wie Gott einfach eine Sache freisetzen oder wiederherstellen möchte. Und zwar, ich habe gesehen, wie bei dir, ich weiß nicht in welcher Form, aber bei dir wurde ein Vertrag zu deinem Nachteil annulliert. Also dir wurde ein Vertrag aufgekündigt, der wirklich zu deinem Nachteil ist. Und Gott möchte entweder das wiederherstellen oder er möchte dir was Besseres geben. Also betrifft es jemanden hier, bei dem jetzt in letzter Zeit einfach ein Vertrag, ich weiß jetzt nicht, ob es rechtmäßig oder unrechtmäßig ist, aber auf jeden Fall wurde dir gegenüber ein Vertrag gekündigt oder annulliert, der zu deinem Nachteil ist. Wen betrifft es? Die Kündigung ist zu deinem Nachteil, genau. Also der Vertrag war super, aber die Kündigung, die Tatsache, dass es gekündigt ist, ist zu deinem Nachteil. Wen betrifft es? Ist jemand hier? Bei dir hinten? Okay, komm schnell nach vorne. Kann ich für dich beten? Ist noch jemand hier? Dann kommt nach vorne. Wenn es dich am Livestream betrifft, dann häng dich mit dran. Dann ergreifst dir, ziehst dir. Genau. Gut, komm schnell nach vorne. Noch jemand da? Ja. Okay. In welchem Fall betrifft dich das? Das ist eine Mietsache. Bitte, ne? Eine Mietsache. Eine Mietsache. Okay. Bei dir? Ich habe meinen Lebensgefährten verloren. Okay, das ist kein Vertrag. Also das Ich kann nachher, wir können nachher für dich beten, genau. Aber das Wort war speziell, was den Vertrag betrifft. Okay, danke, Herr. Danke, Herr, setze ich frei für meine Schwester. Danke, Herr, dieser Vertrag, der gekündigt wurde und zum Nachteil ist, Herr. Ich danke dir wirklich, dass du die beste Lösung hast. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du es entweder wiederherstellst oder dass du noch was viel Besseres für sie hast. Danke, Herr, das setze ich frei. Danke, Herr, in Jesu Namen. In Jesu Namen, Herr. Danke, Herr, für deine Gnade, für deine Gunst, Herr. Danke, Herr, in ihrem Leben. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Yes. Amen. Amen. Amen. Wenn es dich am Livestream betrifft, dann nimm das für dich. Nimm das für dich. Danke, Herr. Amen. Gebt uns zum Herrn mal alle Ehre. Danke, Herr. Er ist so gut, er ist so wunderbar. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Und jetzt dürft ihr euch langsam zu eurem Platz begeben und wir bekommen das Wort Gottes. Amen. Mikro ist aus. Mikro muss an. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen ersten Advent. Halleluja. Das ist der Kirchenkalender, wie ihr sehen könnt hier. Haben wir unsere Adventsgestecke. Also, ich wünsche euch eine wirklich richtig starke Adventszeit. Halleluja. Ich möchte ganz kurz zum Anfang eine Geschichte erzählen von einem Ehepaar auf der Schwäbischen Alb. Und kurz vor Weihnachten ruft der Mann seinen Sohn an, der in New York wohnt, und sagt zu ihm, also, wie auch immer der Sohn heißt, ist egal, auf jeden Fall Sohn, ich lasse mich jetzt von deiner Mutter scheiden, mir reicht's jetzt. Da sagt der Sohn, ja was, wie kommst du da drauf? Sagt er, ja, 45 Jahre ist einfach genug, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich lasse mich jetzt scheiden. Und daraufhin sagt der Sohn, also Moment, Papa, ich rufe mal deine Tochter an, also meine Schwester. Und da ruft der Sohn die Schwester an, die wohnt in Südafrika, und sagt zu ihr, der Papa hat mir gerade gesagt, dass er sich scheiden lassen will von der Mama. Und da sagt die Tochter, was? Was fällt ihm ein? Das gibt's doch gar nicht. Ich kümmere mich drum. Ruft den Vater an und sagt, was habe ich da gehört, du willst dich scheiden lassen und so weiter. Dann sagt er, ja, ja, mir reicht's jetzt und so weiter. Dann sagt die Tochter, mach überhaupt nichts. Ich rufe deinen Sohn an, meinen Bruder an und wir kommen zusammen, in 2 Tagen sind wir da und bis dahin mach gar nichts, wir reden. Ja? Bis in 2 Tagen nichts machen. Der Vater sagt, okay, alles gut. Daraufhin legt er das Telefon auf, der Vater lächelt seine Frau an und sagt, alles bestens gelaufen, unsere Kinder kommen zu Weihnachten nach Hause und sie zahlen ihre Reisekosten selber. Halleluja. Preis den Herrn. Ja, gewusst wie. Amen. Okay, Halleluja. Lass uns beten. Zum Anfang, Vater, wir danken dir für dein Wort, Herr. Danke, Herr, dass du uns Klarheit gibst, immer wieder neu durch dein Wort. Du hast gesagt, Herr, jemand, der sich in deinem Wort auskennt, Herr, und von Neuem geboren ist es wie ein Mann, der aus einem Schatz Altes und Neues immer wieder hervorbringt, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen zu uns sprichst, Herr, dass du uns zeigst, Herr, in welcher Zeit wir leben, Herr, und dass du uns ja positionierst in dieser Zeit, Herr, in der wir leben, in deiner Zeit, Herr, in deiner göttlichen Zeit, Herr, nicht gemäß den Zeiten der Welt, Herr, sondern gemäß deiner Zeit, Herr, dass du uns positionierst, Herr, sodass wir in dieser Zeit effektiv dein Reich bauen können, Herr, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, unsere letzte Konferenz vor 3 Wochen hatte ja den Titel »Eine neue Zeit«. Und das ist tatsächlich etwas, was wir spüren seit diesem Sommer, dass Gott wirklich einen Schalter rumlegt und etwas Neues dabei ist zu passieren und zu kommen und sich freizusetzen. Und ich möchte heute ein Stückchen diese neue Zeit, von der wir bei der Konferenz ja auch gesprochen haben, ich möchte heute ein Stückchen weit diese neue Zeit für dich einordnen in den Kontext dessen, was das Wort Gottes sagt und was wir auch prophetisch und kirchengeschichtlich sehen können über, in Bezug auf das, was Gott tut. Ich habe empfunden, dass es wichtig ist, dass ich das hier in Filderstadt wieder mal tue. Ich glaube, ich habe das letzte Mal über dieses Thema vor etwa 5 Jahren gesprochen. Überall, wo ich sonst gerade unterwegs bin in letzter Zeit, habe ich eigentlich jedes Mal darüber gesprochen, egal ob das letzte Woche in Frankreich war bei der Konferenz oder die Woche davor in Schaffhausen in der Schweiz oder wo auch immer ich war. Das war immer irgendwie das Thema, aber ich habe empfunden, wir hier in Filderstadt, wir brauchen das auch mal wieder ganz neu. Ich habe da in der Glory Life Schule mal vor einigen Jahren ausführlicher darüber gelehrt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir wirklich einordnen, wo wir stehen, auch als Leib Christi, als Gemeinde Jesu weltweit. Ja, zum einen, und das ist, ich fange damit an, der grobe Kontext, der große Kontext dessen, der neuen Zeit sozusagen, ist ganz schlicht und einfach der neue Bund. Amen, sag mal der neue Bund. Seit 2000 Jahren leben wir im Zeitalter des neuen Bundes. Die Bibel nennt es auch das Zeitalter des Heiligen Geistes oder das Zeitalter der Gnade, wie auch immer du es nennen möchtest. Auf jeden Fall ist vor 2000 Jahren, ziemlich genau 2000 Jahren, etwas fundamental Neues gestartet, wie der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 an Pfingsten gepredigt hat und gesagt hat, als der Heilige Geist übernatürlich ausgegossen wurde auf die ersten Jünger, da sagt er in Apostelgeschichte 2, Vers 14 heißt es, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte, denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, weil die Leute dachten, die sind betrunken, weil der Heilige Geist sie so erfüllt hat, sondern es ist die dritte Stunde des Tages, mit anderen Worten, es ist noch früh am Tag, da ist man noch nicht betrunken. Und dann sagt der Vers 16, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen und eure jungen Männer werden Visionen sehen und eure Ältesten werden Traumgesichte haben und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden Weissagen. Ja, er spricht hier von dieser neuen Zeit. Er spricht hier von dieser neuen Zeit und zwar in dem Begriff der letzten Zeit. Mit anderen Worten, seit 2000 Jahren leben wir in der letzten Zeit. Wir leben in den letzten Tagen. Wir leben in den letzten Tagen, bevor Gott etwas nochmal fundamental Neues tut, nämlich am Ende der Zeit, eben wie wir alle wissen von der Bibel, wird Jesus wiederkommen und es wird ein neuer Himmel und eine neue Erde geschaffen. Da sind wir noch nicht, sondern wir leben jetzt sozusagen in dieser Zwischenzeit, im Zeitalter der Gnade, im Zeitalter des Heiligen Geistes. Wir leben in dieser Zeit, von der der Prophet Joel gesprochen hat, in diesen letzten Tagen, also bevor Jesus wiederkommt und bevor der neue Himmel und die neue Erde geschaffen wird, wird der Heilige Geist ausgegossen. Und das erleben wir. Das erleben wir seit 2000 Jahren. Mal mehr und mal weniger. Ich gehe gleich näher drauf ein. Aber wir erleben das seit 2000 Jahren. Und es wird so lange weitergehen, bis Gott tatsächlich das neue Zeitalter einleitet. Wann wird das passieren? Wer weiß es? Hoffentlich meldet sich jetzt niemand. Jesus hat gesagt, Tag und Stunde kennt niemand. Amen. Also, immer wenn irgendjemand kommt und sagt, Jesus kommt am 25. was weiß ich, Dezember 2025 wieder, dann weißt du schon, an dem Tag wird er wahrscheinlich nicht wiederkommen, weil Tag und Stunde kennt niemand. Wenn irgendjemand meint, er kennt Tag und Stunde, dann ist es wahrscheinlich nicht der Tag, an dem er wiederkommt, weil keiner weiß es, wann es passiert. Aber die Bibel gibt Hinweise darauf, was zuvor passieren muss. Ja? In Matthäus 24, Vers 14 zum Beispiel sagt Jesus in Bezug auf die letzte Zeit, in seiner berühmten Rede über die Endzeit, das sagt er in Vers 14, er sagt, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Mit anderen Worten, alle Nationen, das heißt alle Sprachen, alle Völker müssen das Evangelium gehört haben, bevor das Ende kommen kann. Wir bewegen uns darauf zu, aber wir sind noch nicht da. Amen. Wir bewegen uns allerdings mit riesigen Schritten darauf zu, die letzten Jahrzehnte, aber wir sind noch nicht da. Das muss geschehen, bevor Jesus wiederkommt. Und dann haben wir noch eine Stelle, in die wir reingehen. Apostelgeschichte 3, Vers 19 bis 21. Das ist die zweite Predigt von Petrus nach Pfingsten. Und da sagt er Folgendes. Da sagt er, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn, also Ausgießung des Heiligen Geistes, davon spricht er. Und dann sagt er, und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Jetzt spricht er von der Wiederkunft. Und dann sagt der Vers 21, den, also Jesus, muss freilich der Himmel aufnehmen, bis, und jetzt kommt bis wann muss der Himmel oder bis wann muss Jesus im Himmel bleiben, bevor er wiederkommt? Er sagt, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Wovon spricht er? Er spricht zunächst einmal von den Prophetien des Alten Bundes, von den Propheten des Alten Bundes. Was haben sie gesagt? Was haben sie gesagt über die Endzeit? Was haben sie gesagt, was geschehen muss, bevor das Ende kommt? Ja, gehen wir zum Beispiel nach Habakuk 2, Vers 14. Der Prophet Habakuk hat gesagt, am Ende der Zeit wird die ganze Erde davon bedeckt sein, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, so wie die Wasser die Meere bedecken. Mit anderen Worten, am Ende der Zeit wird es eine Zeit geben, in der überall auf der ganzen Erde sich die Herrlichkeit Gottes spürbar und sichtbar manifestiert. Damit ist jetzt nicht zwangsläufig gesagt, dass jeder auf der Erde sich bekehren wird. Aber damit ist gesagt, dass jeder auf der Erde eine Gelegenheit haben wird, wirklich eine lebendige, eine echte Begegnung mit Gott zu haben, mit seiner Herrlichkeit, wo ihm Gott einfach sich zeigt, ihn als real, als lebendig, ja, wo Jesus sich zeigt als der Auferstandene. Das kann eine Vision sein, das kann aber auch eine Heilung sein, ein Wunder sein, das jemand erlebt. Das kann sein, dass einfach die Gegenwart Gottes erlebt wird in Gottesdiensten, so dass jeder sagen muss, hey, die Gegenwart Gottes ist hier. Ja, das so heißt in schon Paulus sagt, sie werden auf ihr Angesicht fallen und sie werden sagen, wahrhaftig, Gott ist in eurer Mitte. Das heißt, Petrus oder der, in dem Fall dann der Prophet Habakuk, den Petrus sicherlich im Hinterkopf hat, auch unter anderem, der Prophet Habakuk spricht von einer Zeit, wo jeder Mensch, oder ich sag's mal umgekehrt, wo kein Mensch mehr eine Ausrede haben wird, sich nicht für Jesus zu entscheiden, weil kein Mensch mehr sagen können wird, ich habe nie in meinem Leben irgendwo, irgendwann mal wirklich Jesus oder seine Herrlichkeit Gott in irgendeiner Form erlebt. Ich war nie Zeuge der Realität Gottes. Das wird keiner mehr sagen können. Amen. Das sind wir auch noch nicht. Aber es wird kommen. Amen. Weil die Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge kommen. Halleluja. Oder zweite Prophetie, Haggai 2, Vers 6 bis 9, die berühmte Prophetie, die ja auch ein Motto hier ist für unsere Gemeinde. Da heißt es Haggai 2, Vers 9, beziehungsweise, ja, ich lese ab. Halte mal, ich bin Malachi, sorry. Da steht was anderes. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Ja, das ist auch gut. Halleluja. Hier haben wir Haggai. Okay, Haggai 2. Ja, das ist nicht meine Bibel, deswegen. Meine Bibel ist gerade in Reparatur, deswegen. Ich leide, aber die Zeit vergeht. Halleluja, das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis. Wirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Okay, denn so spricht der Herr der Heerscharen noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern, dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Heerscharen. Mein ist das Silber und mein das Gold, spricht der Herr der Heerscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Heerscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Heerscharen. Mit anderen Worten, Haggai spricht von einer Zeit, in der die Herrlichkeit Gottes im Tempel größer sein wird als jede Herrlichkeit, die sich im Tempel des alten Bundes jemals offenbart hat. Und wir sehen, wie sich die Herrlichkeit Gottes offenbart hat im Tempel Salomos, 2. Könige 9 und verschiedene andere Stellen, ja, wie sich die Herrlichkeit Gottes offenbart hat. Aber Haggai sagt, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein. Von welchem Haus spricht er? Er spricht von dem Haus, von dem Paulus sagt, hey, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Amen. Der Tempel des neuen Bundes steht nicht mehr in Jerusalem, sondern der Tempel des neuen Bundes ist die Gemeinde. Amen. Der Tempel des neuen Bundes sind wir. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist der Tempel des neuen Bundes. Halleluja. Und Haggai sagt, die Herrlichkeit dieses neuen Tempels, er weiß, sagt hier auf den neuen Bund, die Herrlichkeit dieses neuen Tempels wird größer sein als die des früheren Tempels. Amen. Und wir können sehen, wie in der Urgemeinde die Gemeinde wirklich sehr stark gestartet ist und wie wirklich die Herrlichkeit Gottes sich mächtig manifestiert hat in der Urgemeinde, Apostelgeschichte 2, 3, 4, 5 und so weiter. Du kannst es sehen, wie es sich sogar nochmal gesteigert hat. Apostelgeschichte 4 hat sich nochmal gesteigert, wie einfach die Herrlichkeit Gottes sich mächtig manifestiert hat in Zeichen und Wundern, in machtvollen Taten, in einer Gegenwart, die ganz Jerusalem zusammengezogen hat. Und innerhalb von wenigen Monaten war halb Jerusalem tatsächlich bekehrt. Ja, es ist davon die Rede, dass 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Die Frauen haben sie damals nicht mitgezählt und die Kinder schon gar nicht. Aber wenn du das mal durchrechnest, ja, dann, und du bedenkst, wie viele Kinder die Leute damals hatten, dann kannst du davon ausgehen, das waren mit Sicherheit mindestens 30.000 Leute, die damals zur Urgemeinde gehört haben, in einer Stadt, von der die Theologen oder Historiker sagen, dass sie maximal 40 bis maximal 100.000 Einwohner hatte. Und 30.000, wenn ich jetzt mal so sage, mit den Kindern und so weiter, vielleicht waren es auch nur 25, vielleicht waren es auch 35.000, aber auf jeden Fall haben zur Gemeinde gehört. Eine solche Herrlichkeit hat Jerusalem seither nicht mehr erlebt. Aber Jerusalem wird diese Herrlichkeit wieder erleben. Auch die sichtbare Stadt Jerusalem, weil größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Das ist auch eine Weissagung auf das, was verloren gegangen ist im Lauf der Kirchengeschichte. Weil wir sehen, wenn wir uns die Kirchengeschichte anschauen, wir sehen, wie die Urgemeinde stark gestartet ist in Richtung der, ich sag mal, der Erfüllung der Weissagungen des Alten Testaments. Ja, dass die ganze Erde bedeckt ist, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen. Die Urgemeinde in einer Generation hat sie dafür gesorgt, dass das ganze damals bekannte oder die ganze damals bekannte Welt, also Römisches Reich plus Indien plus Äthiopien, Afrika und so weiter, überall wurde das Evangelium gepredigt und es wurde ein Zeugnis oder eine Gemeinde des Evangeliums aufgerichtet. Das heißt, in kürzester Zeit hat tatsächlich die ganze damals bekannte Welt das Evangelium gehört. Die Urgemeinde ist extrem stark gestartet, in starker Power, in starker Offenbarung, in starker Klarheit, in starker Autorität. Das war eine gewaltige Bewegung. Amen. Und dann sehen wir in der Kirchengeschichte, wenn du die ersten Jahrhunderte dir anschaust, dann sehen wir schon im 2. Jahrhundert nach Christus, wie diese Dynamik zurückgegangen ist, wie die Power zurückgegangen ist, ich sag mal, wie die Herrlichkeit zurückgegangen ist. Und im Lauf der Jahrhunderte, wenn wir dann schauen, ein besonderer Einschnitt war dann auch nochmal, als das Christentum Staatsreligion wurde im Römischen Reich. Das war sehr fatal für die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde Jesu, weil dadurch war alles vermischt. Politik, Kirche, Welt, Gemeinde, alles war vermischt, alles war in einem Topf. Und somit konnte natürlich die Herrlichkeit Gottes sich nicht mehr freisetzen, wie es ursprünglich der Fall war. Und auch in der Lehre wurden mehr und mehr Kompromisse gemacht. Das heißt, es ging mehr und mehr darum, einfach auch ein System zu festigen durch die Lehre, anstatt die ursprüngliche Lehre der Apostel herzunehmen, wo Paulus zum Beispiel sagt, hey, das Reich Gottes besteht nicht in Worte machen, sondern es besteht in Kraft. Amen. Und an einer anderen Stelle sagt er, hey, in der letzten Zeit werden viele kommen, die zwar den Buchstaben predigen, aber die Kraft Gottes verleugnen. ja, die also sozusagen sich gegen die Kraftwirkungen Gottes aussprechen und trotzdem aber irgendwo die Lehre aufrechterhalten wollen. Aber ihr Lieben, das funktioniert auf die Dauer nicht. Wenn die Kraft Gottes aus der Gemeinde geht, wird früher oder später auch in der Lehre, also in der Offenbarung, in der Erkenntnis mehr und mehr Verfall einziehen. Und genau das sehen wir in einer bestimmten Art und Weise im Lauf des Mittelalters, obwohl es auch im Mittelalter natürlich in der Kirche Aufbrüche gegeben hat, insbesondere damals in den Klöstern und so weiter, gab es Aufbrüche, geistliche Aufbrüche. Aber wir können insgesamt sehen, dass tatsächlich die Lehre zunehmend abgeirrt ist vom ursprünglichen Evangelium. Und ich meine, zur Zeit Luthers, im Anfang des 16. Jahrhunderts, konntest du Leuten erzählen, und sie haben es wirklich geglaubt, weil sie so gelehrt waren, du konntest Leuten erzählen, hey, wenn du nur einfach ein bisschen was spendest für den Bau des Petersdoms in Rom, dann werden dir ewige Fegefeuerstrafen erlassen. Heute lachen wir darüber. Damals haben sie das ernsthaft geglaubt und sie haben ihren letzten Pfennig gegeben, um sich noch mal ein paar Jahre mehr aus dem Fegefeuer freizukaufen. Weil die Offenbarung des Evangeliums so weit zurückgegangen war, so wie die Kraft zurückgegangen war, war auch die Offenbarung zurückgegangen. Aber die Prophetien der Bibel bleiben. Amen. Das Wort Gottes bleibt und auch die Weissagungen bleiben. Und somit bleibt auch die Weissagung Haggai 2, Vers 9. Größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und somit bleibt auch die Aussage des Apostel Petrus in Apostelgeschichte 3, Vers 19, dass Jesus im Himmel bleiben muss bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und Gott hat tatsächlich, ich glaube, vor etwa 500 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen früher, je nachdem, was du alles mit dazu nehmen möchtest, kirchengeschichtlich, aber vor ungefähr 500 Jahren hat Gott begonnen, Dinge wiederherzustellen, die verloren gegangen sind. Über die lange Zeit, sage ich mal, des Staatskirchentums verloren gegangen sind. Und Luther war einer der Vorläufer damals, der eine wesentliche Wahrheit wieder entdeckt hat, die den Menschen damals völlig unbekannt war, weil sie haben geglaubt, gerechtfertigt vor Gott wirst du durch deine guten Taten, zum Beispiel durch deine Spenden für den Petersdom oder durch andere Dinge, Wallfahrten oder irgendwelche Selbstkasteiungen und Bußübungen und so weiter. Dadurch wirst du gerecht vor Gott. Und Luther hat wieder hervorgezogen aus dem Wort Gottes die ursprüngliche Offenbarung, was Paulus gepredigt hat. Der nämlich gesagt in Römer 3, Vers 24, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und damit hat der Heilige Geist begonnen, wesentliche Aspekte des Evangeliums in der Kirche wiederherzustellen. Und natürlich haben dann im Laufe der Zeit diese Wiederherstellung, auch Luther und so weiter, hat natürlich im Laufe der Zeit auch wieder Auswirkungen auch auf die katholische Kirche gehabt, sodass die katholische Kirche heute auch nicht mehr dasteht, wo sie 1500 stand, preist den Herrn. Amen. Das hat alles mit diesen Wiederherstellungen zu tun. Aber wir müssen verstehen, Ein klares Verständnis des Evangeliums ist fundamental dafür, dass tatsächlich die Kraft Gottes sich in unserem Leben ausbreiten kann. Amen. Und das Evangelium, was ist das Evangelium? Ja, viele Christen haben eine völlig unzureichende Vorstellung davon, was das Evangelium ist. Sie glauben, das Evangelium ist, okay, Jesus ist für meine Sünde gestorben und das ist richtig. Und das ist ein wichtiger Teil des Evangeliums, aber das ist bei weitem nicht alles. Das Evangelium ist, du kannst es so definieren, ist es stellvertretend von Jesus Christus für uns vollbrachte Werk, Erlösungswerk, durch sein Kreuz, über seine Auferstehung, bis zu seiner Auffahrt in den Himmel und der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten. Das ist das volle Erlösungswerk. Und das entscheidende Wort in dem, was ich gesagt habe, ist, es ist das stellvertretend für uns vollbrachte Erlösungswerk. Und was heißt das? Wenn Jesus sein Erlösungswerk stellvertretend für uns vollbracht hatte, dann heißt es, dass er stellvertretend für dich und mich zum Beispiel am Kreuz gehangen hat. Das wiederum heißt, und das sagt Paulus auch ganz klar, das wiederum heißt, dass im Geist aus der Sicht Gottes waren du und ich damals mit dabei, als Jesus zum Beispiel am Kreuz gestorben ist. Deswegen kann Paulus sagen, ich bin mit Christus gekreuzigt. Galater 2,19. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das entscheidende Wort, auf das du achten solltest in den Briefen von Paulus, wenn es um das Evangelium geht, ist das kleine Wort mit. Weil Stellvertretung von Jesus bedeutet, dass du mit dabei warst. Amen? Sag mal mit. Du warst mit dabei. Du sagst, ja, vor 2000 Jahren habe ich nicht gelebt. Ja, das stimmt, aber im Geist warst du mit dabei. Gott hat dich mit hineingenommen in das Erlösungswerk. Jesus ist stellvertretend gestorben. Weißt du, stellvertretend heißt, er ist gestorben für dich, aber er ist auch gestorben an deiner Stadt. Das heißt, er ist gestorben als du, sozusagen. Du bist mitgestorben. Jetzt sagst du, ja, Moment, ja, dann bin ich jetzt tot oder was? Nein. Du bist mitgekreuzigt. Paulus sagt auch Römer 6, Vers 4, du bist auch mit begraben durch die Taufe in den Tod. Gemäß deiner alten sündigen Natur. Amen. Gemäß deines Lebens ohne Gott. Mit anderen Worten, dein altes Ich, dein sündiges Ich, dein Ich, das getrennt war von Gott und die Herrlichkeit Gottes nicht erlangen konnte. Paulus sagt es in Römer 3, 23, keiner kann die Herrlichkeit Gottes von sich aus erlangen. Warum? Weil wir von Gott getrennt waren durch den Sündenfall. Wir waren alle Sünder. Amen, ich habe es neulich vor ein paar Wochen gepredigt. Ich habe gesagt, wir waren alle aus der Sicht Gottes Verbrecher. Aus der Sicht Gottes. Vielleicht nicht vor dem Gesetz, aber also vor dem irdischen Gesetz, aber vor Gott waren wir alle Verbrecher. Amen. Aber wir werden umsonst gerechtfertigt. Warum? Weil unser altes Leben mit Christus am Kreuz gestorben ist und mit ihm begraben wurde durch die Taufe in den Tod. Amen. Und weil wir zweitens mit Christus in diesem Tod unseres Alten gerechtfertigt wurden durch Glauben. Das hat Luther erkannt. Ja, es heißt von Jesus in 1. Timotheus 3, Vers 16, dass er im Totenreich gerechtfertigt wurde im Geist. Das heißt, er kam ins Totenreich mit der ganzen Sünde der Menschheit auf sich, ja, mit all deiner Sünde auf sich, kam er ins Totenreich. Der Teufel hat ihm gegenüber gesessen und hat sich schon gefreut und hat sich die Hände gerieben, wow, jetzt habe ich ihn. Weil er war ja Sünder geworden. Er wurde für uns zur Sünde, sagt Paulus. Ja. Das heißt, er war ja Sünder. Das heißt, er gehörte ganz und gar dem Teufel, rechtlich. Und der Teufel hat ihm entgegengeschaut und hat gesagt, der gehört mir. Und in dem Moment, sagt die Bibel, hat der Vater eingegriffen und hat gesagt, dieser ist gerechtfertigt im Geist, weil er ist ohne Sünde. Amen. Er hat ihn gerechtfertigt im Geist. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und jetzt kommt's. Er hat Jesus gerechtfertigt und er hat dich gerechtfertigt mit ihm. Halleluja. Amen. Allein diese Wahrheit, allein die Wiederentdeckung dieser Wahrheit in der Reformationszeit hat eine gewaltige Bewegung Gottes ausgelöst. Ja, es hat auch eine Kirchenspaltung ausgelöst, weil halt beharrende Kräfte das Neue nicht annehmen wollten. Aber es hat eine gewaltige Bewegung Gottes ausgelöst, von der die Welt bis heute geprägt wird. Schauen wir uns mal die Tabelle an, die ich vorbereitet habe. Erste Zeile, Hadassah. Genau, das ist die Wiederherstellung aller Dinge, ja. Die erste Wahrheit, die wiederhergestellt wurde im 16. Jahrhundert in der Reformationszeit, ist die Kirchengeschichte rechts, ist gerechtfertigt aus Glauben. Das Erlösungswerk oder der Teil des Erlösungswerkes, der damit wiederhergestellt wurde, ist, wir sind mit Christus gekreuzigt und mit ihm gerechtfertigt im Geist. Amen. Aber damit war es noch nicht zu Ende. Halleluja. Luther hat noch gesagt, ja, wir sind Gerechte und trotzdem Sünder. Wir sind gerechtfertigt, aber trotzdem Sünder. Das hat Paulus so nicht gelehrt. Sondern es gibt einen zweiten Teil. Römer 6, Vers 4 heißt es, wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir, so wie Christus auferstanden ist aus den Toten, auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Das heißt, damit wir neues Leben haben. Der zweite Teil des Erlösungswerkes nach der Kreuzigung und nach der Rechtfertigung im Totenreich ist der nächste Teil. Unmittelbar danach, nachdem Jesus gerechtfertigt war im Totenreich, konnte er auferstehen aus den Toten. Das heißt, der nächste Teil ist die Auferstehung aus den Toten. Und auch hier sagt Paulus ganz klar, zum Beispiel Epheser 2, Vers 6, er sagt ganz klar, wir sind mit Christus auferweckt. Sag mal, mit ihm auferweckt. Das heißt, auch da warst du mit dabei. Du wurdest zu einem neuen Leben auferweckt. Du kannst tatsächlich ein komplett neues Leben haben, das nicht mehr den Makel des Sündenfalls trägt. Paulus sagt es, Christus wurde für uns, das ist 2. Korinther 5, Vers 21, Christus wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt, die neue Schöpfung, von der Paulus ein paar Verse weiter vorne spricht, die neue Schöpfung in Christus ist nicht mehr Sünder, sondern ist gerecht. Amen, sie ist neu. Es ist ein Auferstehungsleben. Mit Christus hast du ein Auferstehungsleben. Halleluja. Und das ist das, was Jesus sagte in Johannes 3 in seinem Gespräch mit Nikodemus. Er sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Mit anderen Worten, ihr müsst dieses neue Leben empfangen. Ihr braucht dieses Auferstehungsleben. Es ist schön, dass du weißt, vom Verstand und theologisch, dass du gerechtfertigt bist durch den Glauben. Das ist wunderbar. Das war für mich die befreiende Erkenntnis während meines Studiums, ganz am Anfang. Hey, ich bin gerechtfertigt aus Glauben. Das heißt, wenn ich einfach nur an Jesus glaube, ist letztendlich egal, was ich noch alles verbocke in meinem Leben, aber ich kann immer wieder dahin zurückfallen. Ich kann um Vergebung bitten, ich kann weitergehen, ich kann immer wieder dahin zurückfallen. Ich bin gerecht gemacht. Amen. Aber es geht eben weiter. Ja, das war die orthodoxe lutherische Theologie des 16. Jahrhunderts. Aber die Kirchengeschichte ging weiter. Im 17. bis 19. Jahrhundert gab es eine ganze Reihe von gewaltigen Erweckungsbewegungen. Und in diesen Erweckungsbewegungen kam die Wahrheit der neuen Geburt wieder an die Oberfläche. Ein neues Leben, mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Und allein die Wiederentdeckung dieser Wahrheit, ob das jetzt die Zinzendorf-Bewegung Herrnhuter ist in Deutschland, ob das der Methodismus in England und Amerika ist, ob das Bewegungen in der Schweiz sind, die es damals gegeben hat, was auch immer du nimmst, die zweite große Erweckung in Amerika oder Ludwig Hofacker hier in Stuttgart im 19. Jahrhundert. Alle diese Bewegungen haben ins Zentrum gestellt, dass wir von Neuem geboren werden müssen und von Neuem geboren werden können, weil wir, wenn wir dem Erlösungswerk glauben, können wir ergreifen, dass wir mit Christus zu neuem Leben auferstanden sind. Amen. Das heißt, es ist die zweite Phase der Wiederherstellung. Nächste Zeile. Die zweite Phase der Wiederherstellung sind die Erweckungsbewegungen des 17. bis 19. Jahrhunderts. Neues Leben aus Glauben. Nicht mehr gerecht und trotzdem Sünder, sondern ein neues Leben in der Gerechtigkeit Gottes. Von Neuem geboren. Neues Leben aus Glauben. Das Erlösungswerk, das hier wiederhergestellt worden ist, oder der Teil des Erlösungswerks, der hier wiederhergestellt worden ist, ist Römer 6, Vers 4 zum Beispiel. Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wir, so wie Christus von den Toten auferstanden ist, auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Oder Epheser 2, Vers 6. So sind wir nun, wie ist die genaue Formulierung? Nicht so sind wir nun, ist ein bisschen anders. Halleluja, ist die genaue Formulierung. Na genau, er hat uns, so sagt er hat uns mit auferweckt. Mit auferweckt mit Christus. Amen. Diese Wahrheit, die Wiederentdeckung dieser Wahrheit, das war in der Zeit des Mittelalters praktisch unbekannt als Teil des Erlösungswerkes. Diese Wahrheit wurde wiederhergestellt in den Erweckungsbewegungen des 17. bis 19. Jahrhunderts. Preist den Herrn, das ist schon mal gewaltig. Amen. Für uns ist das, also jedenfalls hier in unseren Kreisen, ist das selbstverständlich. Ne? Auch in allen pietistisch geprägten Kreisen, evangelikalen Kreisen, überall ist es selbstverständlich, dass wir glauben, dass ein Mensch von Neuem geboren werden kann und von Neuem geboren werden muss. Amen. Weil Gott einfach diese Realität des Erlösungswerkes im Leib Christi weltweit wiederhergestellt hat. Halleluja. Aber damit war es auch noch nicht zu Ende. Weil das Erlösungswerk war nicht zu Ende, als Christus auferstanden ist aus den Toten. Amen. Da musste noch einiges kommen. Ich habe vorher gesagt, der Abschluss des Erlösungswerkes war die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das war der Abschluss des Erlösungswerkes. Das heißt, das komplette Erlösungswerk ist passiert zwischen Karfreitag und Pfingsten. Das ist das komplette Erlösungswerk. Es begann mit dem Leiden von Jesus. Ja, oder können Sie auch sagen, am grünen Donnerstag hat es eigentlich begonnen. Ja, mit Gethsemane, da hat es begonnen, das Erlösungswerk. Und es ist gegangen bis zur Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und wenn du nachliest, was an Pfingsten passiert ist, da heißt es zum Beispiel, sie redeten in neuen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ja. Theologen nennen das Glossolalie. Das klingt ganz witzig, ne? Ja, sie redeten in neuen Sprachen. In anderen Worten, und Paulus nennt es dann in 1. Korinther 12, nennt er das eine Gabe des Heiligen Geistes und er zählt dann weitere Gaben auf. Und auch das sehen wir schon in der Apostelgeschichte, als der Heilige Geist sie ausgegossen hat, da heißt es, an einer anderen Stelle heißt es, sie redeten in neuen Sprachen und weissagten. Das heißt, auch Weissagung ist eine Gabe des Geistes, die durch den Heiligen Geist, die durch die Ausgießung des Heiligen Geistes freigesetzt worden ist. Aber tatsächlich ist es so, bis zur Jahrhundertwende um 1900 herum hat es im Leib Christi ganz, ganz wenig Menschen gegeben, die in neuen Sprachen geredet haben. Und es hat auch ganz, ganz wenig Menschen gegeben, die geglaubt haben, dass Jesus heute noch heilt. Ja, bis dann eben eine weitere zentrale Wiederherstellungsbewegung gekommen ist, nämlich die sogenannte Pfingstbewegung. Und sie hat sich wieder auf die Apostelgeschichte 2 berufen und hat diese Ausgießung des Heiligen Geistes als Realität wieder in die Gemeinde zurückgeholt und damit die Gaben des Geistes. Und in der Folge, das ganze 20. Jahrhundert hindurch, ist diese Ausgießung weitergegangen, charismatische Bewegung ab den 60er Jahren und so weiter. Ja, ist die dritte große Wiederherstellungsbewegung, die Forscher sagen, dass durch die Pfingstbewegung im 20. Jahrhundert letztendlich mehr Ausbreitung des Evangeliums weltweit passiert ist, als in allen 19 Jahrhunderten vorher zusammengenommen. Ja, mehr passiert ist. Weil wir sehen das, ja, ganz Afrika hat in dieser Zeit eigentlich das Evangelium gehört, bis auf den Norden, der sehr stark muslimisch geprägt ist. Aber ansonsten, die ganze südliche Teil Afrikas hat in dieser Zeit des Evangeliums gehört. Heute, wir waren ja schon ein paar Mal in Uganda und Kenia, da sind heute 80-90% der Menschen Christen. Noch in den 60er Jahren waren es vielleicht 10%. Das heißt, es ist explosionsartig nach oben gegangen. Das ist alles, oder zum großen Teil, sage ich mal, durch diese neue Erweckungs- und Erneuerungsbewegung der Pfingstbewegung passiert. Also wir können die dritte Zeile einblenden. Das ist die Pfingstbewegung im 20. Jahrhundert. Und sie hat wiederhergestellt die Wahrheit, dass wir mit dem Heiligen Geist gesalbt werden können aus Glauben. Das heißt, dass wir durch Glauben tatsächlich diese Gaben des Geistes empfangen können. Dass wir durch Glauben die Gabe der Weissagung, die Gabe der Heilung, die Gabe des Glaubens, die Gabe der Zungenrede und die Gabe der Auslegung und so weiter, alle diese Gaben, von denen Paulus spricht, auch die Gabe des Charisma, des Dienens zum Beispiel, sagt er auch, ja, oder der Ermunterung und der Ermahnung, also der Seelsorge und so weiter. Alle diese Gaben des Geistes können wir durch den Heiligen Geist aus Glauben empfangen. Und der Teil des Erlösungswerkes, der da wiederhergestellt worden ist, ist der Geist des Auferstandenen. Jesus ist auferstanden und er hat seinen Geist ausgegossen. Und damit war das Erlösungswerk komplett. Aber, ihr Lieben, ein Teil des Erlösungswerks fehlt noch. Hallo? Was habe ich vorher gesagt? Das Erlösungswerk startete, ich sage mal, in Gethsemane, ging durch das Kreuz, mit ihm gekreuzigt sind wir, das ist das Stellvertreten Vollbrachte. Wir sind mit ihm begraben worden, wir sind mit ihm gerechtfertigt worden im Totenreich und wir sind mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Aber ihr Lieben, Jesus ist nicht stehen geblieben bei der Auferstehung, richtig? Sonst wäre er heute noch irgendwo in Israel zu finden und wir müssen immer schauen, wo er gerade ist und dahin fliegen, um ihn zu erleben. Aber Jesus hat gesagt, nein, ich werde euch verlassen und es ist gut, dass ich euch verlasse, denn wenn ich euch nicht verlasse, wird der Heilige Geist nicht kommen. Und ich bin froh, dass wir im Zeitalter des Heiligen Geistes leben. Manche Christen sagen, oh, ich würde so gerne in der Zeit von Jesus leben, als er über diese Erde gegangen ist. Das wäre so toll, dann könnte ich ihn direkt hier auf dieser Erde sehen. Aber weißt du, das wäre gar nicht so toll im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Heute können wir Jesus überall begegnen, weil sein Geist ausgegossen ist. Amen. Und in jeder Gemeinde, in der der Heilige Geist Raum hat, kannst du heute Jesus erleben. Damals konnten sie Jesus nur in diesem kleinen Land Israel erleben, da wo er auch gerade war. Wenn er in Kapernaum war, dann war er dort zu erleben. Wenn er in Jerusalem war, war er dort zu erleben und nicht mehr in Kapernaum. Wenn er in Samaria war, dann war er dort zu erleben und nicht mehr in Jerusalem. Also du kannst froh sein, dass wir im Zeitalter, ich habe es am Anfang gesagt, im Zeitalter des Heiligen Geistes leben. Amen. Aber damit der Heilige Geist ausgegossen werden konnte, musste Jesus weggehen. Und das hat er gesagt in Johannes 14, ich muss weggehen. Ja? Und ihr werdet erstmal traurig sein, weil ich weg bin, aber dann werdet ihr euch freuen, weil nämlich der Heilige Geist kommt. Wann ist denn Jesus weggegangen? 40 Tage nach seiner Auferstehung. Himmelfahrt. Amen. In der Schweiz sagen sie Auffahrt. Das ist der Auffahrtstag. Ja? Er ist aufgefahren in den Himmel. Amen. Das war, ich sag mal, der letzte Teil des Erlösungswerkes, bevor der Geist ausgegossen wurde. Er ist aufgefahren in den Himmel. Und für viele Christen ist einfach das Aufgefahrensein von Jesus in den Himmel einfach so ein Fakt, ein theologischer Begriff. Ja, okay, das feiert man einmal im Jahr, dass er auch aufgefahren ist in den Himmel. Das ist auch nochmal schön, dass er aufgefahren ist. Super, ja, vom Ölberg ist er aufgefahren, dort wird er wiederkommen, alles gut. Aber weißt du, das ist ein Teil des stellvertretend für uns vollbrachten Erlösungswerks. Und Paulus lehrt es auch sehr klar. Und er sagt, wir sind eben, jetzt lese ich weiter, Epheser 2, Vers 6, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlisch oder in der Himmelswelt in Christus Jesus. Mit anderen Worten, wir sind nicht nur mit Christus auferweckt im Geist, sondern wir sind auch mit ihm versetzt im Geist an himmlische Orte. Wir sind mit ihm versetzt in die himmlische Herrlichkeit im Geist. Deswegen kann er sagen, zum Beispiel eine meiner Lieblingsstellen, Römer 8, Vers 30. Und wenn du das dir vor Augen führst, dann merkst du, hey, da liegt eine Sprengkraft drin, die haben wir noch gar nicht voll realisiert, was Paulus da sagt. Er sagt hier, ich lese Vers 29, Römer 8, Vers 29, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das ist die neue Schöpfung. Ja, als wir von Neuem geboren wurden, bekamen wir das Bild von Jesus in unser Innerstes hineingelegt. Wir bekamen ein neues Herz und einen neuen Geist. Wenn du noch nicht von Neuem geboren bist, heute Morgen hier, nicht diese Gewissheit hast, dass Jesus in dir lebt, nicht ihn noch nie persönlich als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann solltest du das heute tun. Ja, weil dann sagt er, wenn wir Jesus empfangen haben, ja, Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Dann bist du ein Kind Gottes, dann bist du von Neuem geboren. Und diese Kinder Gottes sind dem Bilde seines Sohnes, also dem Bilde von Jesus, gleichförmig, damit er, also Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Amen. Halleluja. Das ist das Erste. Wir sind, wie er ist in dieser Welt, sagt 1. Johannes 4, Vers 17. Wir sind, wie Jesus ist in dieser Welt. Das ist schon mal der Hammer. Ne? Wenn du das einfach so, diesen Satz sagst und kein Bibelvers dazu sagst, dann würden sie dich in vielen Gemeinden steinigen und sagen, du predigst Irrlehre. Was? Wir sind wie Jesus in dieser Welt? Deswegen tue ich immer gleich den Bibelvers hinterher schießen, weil... Genau, das ist wie bei Jesus, als er gesagt hat, hey, ich bin der Sohn Gottes, da wollten sie ihn auch steinigen. Amen. Hat er auch gesagt, hey, Moment mal. Und dann, ja, okay, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Vers 30, er war der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Vers 30, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das hatten wir, gerechtfertigt allein aus Glauben, nicht aus Werken, nicht aus dem, was du vorzuweisen hast, sondern durch seine Gnade bist du gerechtfertigt. Aber jetzt sagt er weiter, Vers 30, die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Eieieiei. Wenn du das sagst, in der Gemeinde, ohne den Bibelvers zu nennen, dann wird es noch mal heftiger. Und dann sagen sie, willst du damit sagen, dass wir jetzt, obwohl wir noch nicht gestorben sind, schon in der Herrlichkeit leben, oder was? Ja. Das sagt die Bibel. Johannes 17, 22, sagt Jesus, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Amen. Dieselbe Herrlichkeit. Also oft findest du Todesanzeigen, da steht dann, ja, jetzt ist er in der Herrlichkeit Gottes. Und ich sage immer so, wenn er nicht schon vorher in der Herrlichkeit Gottes war, bevor er gestorben ist, dann ist die Frage, ob er nach dem Tod plötzlich in der Herrlichkeit Gottes ist. Weil wenn er nämlich Jesus in seinem Herzen angenommen hat, vor seinem Tod, dann ist er auch nach seinem Tod in der Herrlichkeit. Aber dann ist er auch vor seinem Tod, gemäß dem, was die Bibel sagt, vielleicht war es ihm nicht bewusst, aber gemäß dem, was die Bibel sagt, ist er bereits verherrlicht. Du bist bereits verherrlicht in Christus. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist bereits verherrlicht in Christus. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus vom Vater bekommen hat, hat er dir gegeben. Ja, weitere Bibelstelle dazu wäre Hebräer 2, Vers 10, wo es heißt, dass er den durch Leiden vollkommen gemacht hat, nämlich Jesus, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Das heißt, Jesus hat gelitten, um viele Söhne zur Herrlichkeit zu führen, in die Herrlichkeit hineinzubringen. Paulus sagt 1. Korinther 2, Vers 7, dass er das Geheimnis des Evangeliums predigt, das verborgen war vor Grundlegung der Welt, aber jetzt geoffenbart ist und jetzt gepredigt wird, und zwar zu unserer Herrlichkeit. Nicht zu unserer Auferbauung, nicht zu unserer Vergebung der Sünden, nicht zu unserer Frömmigkeit, sondern es wird verkündigt zu unserer Herrlichkeit. Mit anderen Worten, die Herrlichkeit Gottes in und auf und durch die Gläubigen ist das Ergebnis des stellvertretend vollbrachten Erlösungswerkes von Jesus Christus. Amen. Und deswegen kann Jesus sagen in Johannes 11, Vers 40 zu Martha, er sagt, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Amen. Mit anderen Worten, wenn du nur das volle Evangelium glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Wenn du nur das volle Erlösungswerk vom Kreuz bis zum Thron für dich persönlich annimmst, als das Erlösungswerk, das Jesus stellvertretend für dich bewirkt hat, dann erkennst du, hey, das Herrlichkeitsleben ist mein Leben. Glory Life heißt nicht einfach nur so Glory Life, weil das so ein cooler Name ist. Und schon gar nicht, weil wir irgendwie Amerikaner sind oder Engländer oder sonst was. Sondern Glory Life heißt einfach Glory Life, weil wir gesagt haben, was macht uns aus? Und was macht uns aus? Das Herrlichkeitsleben. Das ist das Ergebnis des Erlösungswerkes. Nur Herrlichkeitslebenszentrum hätte so ein bisschen komisch geklungen. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir es Englisch. Amen. Aber ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, wo Gott tatsächlich, und das passiert eben nicht nur bei Glory Life, sondern es passiert weltweit im Leib Christi, dass Gott jetzt wirklich diesen letzten Baustein des Evangeliums, des Erlösungswerkes von Jesus wiederherstellt. Amen. Und jetzt kannst du die letzte Zeile einblenden. Dann hast du die vierte Zeile. Genau. Die Wahrheit, die jetzt wiederhergestellt wird, ist, wir sind versetzt in die Herrlichkeit aus Glauben. Aus Glauben an das stellvertretend vollbrachte Erlösungswerk, das ist die mittlere Spalte. Wir sind aufgefahren, wir sind versetzt und wir sind verherrlicht mit Jesus. Amen. Und ich nenne es mal die Wiederherstellungsbewegung, die damit zu tun hat. Ich nenne es mal die Herrlichkeitsbewegung, die letztendlich, du kannst es sehen, noch in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war davon nicht viel die Rede, da waren wir auch schon Pastoren, da war davon nicht viel die Rede, aber seit Beginn dieses Jahrtausends kommt diese Wahrheit in das Bewusstsein des Leibes Christi, ich sag mal zurück, weil die Urgemeinde war sich dessen voll bewusst. Amen. Sie ist so gestartet, sie ist in Herrlichkeit geboren worden, sie ist in Herrlichkeit gestartet. Aber ich sage dir eben, das ist Haggai 2, Vers 9, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein. Am Ende wird die Herrlichkeit des ursprünglichen Hauses, also der Urgemeinde, wiederhergestellt, aber nochmal drüber hinaus. Und wenn Petrus sagt, hey, Jesus bleibt im Himmel bis zur Wiederherstellung aller Dinge, dann glaube ich zumindest, ohne dass ich damit jetzt sagen will, dass Jesus morgen wiederkommt oder in 2 Jahren wiederkommt, weil ich weiß es nicht. Aber zumindest muss es so sein, dass bevor Jesus wiederkommt, diese Wahrheit im Leib Christi wiederhergestellt wird. Und deswegen bin ich so begeistert, dass ich in der Zeit leben darf, in der ich jetzt lebe. Amen. Halleluja. Weißt du, wir als Christen, wir sind unserer Zeit nicht hinterher, sondern wir sind unserer Zeit voraus. Amen. Wir sind Botschafter der zukünftigen Herrlichkeit. Wir sind Träger dessen, was für diese Welt noch die Zukunft ist, nämlich die zukünftige Herrlichkeit der neuen Schöpfung. Wir sind bereits diese neue Schöpfung. Wir tragen bereits diese Herrlichkeit. Wir sind bereits Kinder Gottes und damit sind wir Kinder der Herrlichkeit. Halleluja. Und wir leben in einer Zeit, in der Gott uns diese Realität ganz neu bewusst wird. Und ihr Lieben, ich glaube, die Gemeinde Jesu braucht es. Nicht nur, dass Gott es jetzt tut, sondern Gott weiß auch, was er tut, weil die Gemeinde Jesu es braucht. Weil ich glaube, und so war es immer in der Vergangenheit, du kannst es in der Kirchengeschichte sehen, immer wenn Bewegungen Gottes erstarrt sind, hat Gott neue Bewegungen geschickt. Und oft war es so, dass die alten Bewegungen die neuen Bewegungen abgelehnt haben. Aber die Folge war, dass sie noch mehr erstarrt sind und ihre Power verloren haben und ihre Autorität verloren haben, ihre geistliche Autorität verloren haben. Amen. Die geistliche Autorität ist immer in dem, was Gott jetzt tut. Nicht in dem, was Gott vorgestern tut. Heute kannst du keine Reformation mehr auslösen, indem du predigst, hey, wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben. Dadurch löst du heute keine Reformation mehr aus, weil das Ding ist durch. Das wird seit 500 Jahren gepredigt, also das Ding ist durch. Amen. Amen. Aber wenn du heute sagst, hey, hallo, Leib Christi, Jesaja 60, 1 bis 5 gilt für dich. Steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Dann sagen viele Christen, Moment mal, die Herrlichkeit ist schon über uns aufgegangen. Ja, hoffentlich mal irgendwann. Vielleicht in der Zukunft, wenn die große Erweckung kommt oder wenn Jesus wiederkommt oder was auch immer passiert, dann ist diese Herrlichkeit da. Aber ich sage dir heute Morgen, diese Herrlichkeit ist bereits da. Amen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, in der Herrlichkeit des Vaters, wurde zu einem Menschensohn außerhalb der Herrlichkeit des Vaters hier auf der Erde und am Kreuz, damit wir, die wir Menschensöhne waren, außerhalb der Herrlichkeit des Vaters, zu Gottes Söhnen würden in der Herrlichkeit des Vaters. Und der Begriff Sohn ist ohne Geschlecht, das heißt, es sind Frauen und Männer mit drin. Amen. Muss sich niemand diskriminiert fühlen, wir sind alle Söhne. Halleluja. Sag mal zu einer Frau in deiner Nähe, du bist ein Sohn Gottes. Preist den Herrn. Und dann kannst du noch zu einem Mann in deiner Nähe sagen, und du bist die Braut Christi. Ja, das hat kein Geschlecht, Amen. Da brauchen wir gar nicht lang diskutieren über Gender oder sonst was. Es hat einfach kein Geschlecht. Das ist eine theologische, eine geistliche Sache. Amen. Halleluja. Aber wir sind es. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist es. Du bist es und du hast es im Geist. Die Herrlichkeit Gottes gehört dir. Dieselbe Herrlichkeit, die Jesus hatte, gehört dir. Ihr Lieben, wenn diese Wahrheit in der Gemeinde Jesu wirklich, wirklich Einzug hält im Großen, weißt du, was wird da passieren? Amen. Wenn lauter, weißt du, wenn nicht nur, ich sag mal, nicht nur Bekehrte in den Gemeinden sitzen oder irgendwie Religiöse in den Gemeinden sitzen, die irgendwie sagen, ja, ich halte irgendwie die Tradition hoch oder sowas, sondern wenn wirklich Söhne und Töchter Gottes in den Gemeinden sitzen, die sich bewusst sind, hey, ich bin ein Träger der Herrlichkeit Gottes in dieser Welt. So wie Jesus ist, so bin ich in dieser Welt. Die Herrlichkeit Gottes ist auf mir, die Herrlichkeit Gottes ist in mir, Christus in mir. Halleluja, die Herrlichkeit Gottes ist um mich herum und die Herrlichkeit Gottes setzt sich durch mich frei, wo immer ich hinkomme. Amen. Was wird passieren, wenn die Gemeinde Jesu sich in diesem Bewusstsein erhebt? Was also ganz interessant ist, auch im Zusammenhang mit dieser Tabelle, ist, vor 2000 Jahren ist Jesus aus den Toten auferstanden. Amen. Beim Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag, sagt die Bibel. Das heißt, wenn du es jetzt mal so, einfach mal die Spekulation oder das Gedankenspiel machst, ja, am wievielten Tag nach der Auferstehung von Jesus sind wir jetzt im 21. Jahrhundert angekommen? Am 3. Amen. Am wievielten Tag ist Jesus aus den Toten auferstanden? Am 3. Könnte es sein, nur mal als Gedankenanstoß, könnte es sein, dass so wie der physische Leib von Jesus vor 2000 Jahren am 3. physischen Tag aus den Toten auferstanden ist, dass so der geistliche Leib Christi, also wir alle, die Gemeinde Jesu, am geistlichen 3. Tag nach der Auferstehung von Jesus in diese neue Dimension der Kraft und der Herrlichkeit eintritt? Könnte das sein? Halleluja. Und noch ein Gedankenanstoß, um dir wirklich deutlich zu machen, dass wir wirklich in einer spannenden Zeit leben. Petrus hat gesagt in Apostelgeschichte 2,19, in seiner ersten Predigt, ich habe vorher den Anfang davon vorgelesen, aber er sagt am Schluss, Gott wird Zeichen tun am Himmel und auf der Erde. Und dann sagt er drei Zeichen. Er sagt Blut und Feuer und Rauchdampf. Und ich habe mich lange Jahre gefragt, was bedeutet dieses Blut und Feuer und Rauchdampf? Ich dachte, ja, okay, irgendwie Kriege oder was auch immer. Aber weißt du, wenn du dir diese Tabelle anschaust, einfach mal im Geist, wofür steht das Blut Jesu Christi? Das Blut steht für das Leben von Jesus. Ja, das Leben ist im Blut, sagt die Bibel. Das heißt, es ist das Leben von Jesus, das für uns hingegeben wurde, damit wir neues Leben haben können. Also das erste Zeichen des Blutes, wann ist es erfüllt worden? Hadassah, du kannst es reinmachen. Genau. Gerechtfertigt aus Glauben, neues Leben aus Glauben. Das ist das Zeichen des Blutes. Was ist wohl das Zeichen des Feuers? Wie viel, dreimal darfst du raten, was ist Feuer in der Bibel? Holy Ghost. Ja. Amen. Heiliger Geist. Feuer des Heiligen Geistes. Es kam auf sie wie Feuerzungen, heißt es am Pfingsten. Also, wann wurde das zweite Zeichen wiederhergestellt? Hadassah, du kannst es reinmachen. Hallo? Genau. Feuer, sag mal Feuer. Das Feuer des Heiligen Geistes wurde wiederhergestellt. So, wie heißt das dritte Zeichen, von dem Petrus spricht? Und er redet ja von der Wiederherstellung aller Dinge. Also das dritte Zeichen, das passieren muss, bevor die Dinge erfüllt sind. Was ist das dritte Zeichen? Es ist das Zeichen des Rauchdampfes. Wofür steht Rauchdampf in der Bibel? Wofür steht Rauchdampf im Alten Testament? Wie heißt es da? Und der Tempel wurde erfüllt von Rauch. Das war nicht der Rauch von irgendwelchen, Räucherwerk, ja, das sie verbreitet hätten im Tempel, sondern das war der Rauchdampf der Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes wird in der Bibel mit Rauchdampf beschrieben. Also wann wird das dritte Zeichen erfüllt? Hadassah? Rauchdampf. Amen. Rauchdampf. Herrlichkeit. Amen. Schau, und jetzt hast du eine komplette Tabelle, die dir zeigt, hey, ich glaube wirklich, wir leben in der besten Zeit, in der wir leben können als Christen. Amen. Wenn wir erkennen, was Gott jetzt tut, wenn wir uns jetzt positionieren in dem, was Gott jetzt tut, wenn wir jetzt uns erheben und sagen, hey, jawohl, ich glaube wirklich dem vollen Evangelium. Ich glaube dem vollen, stellvertretend vollbrachten Werk Jesu Christi vom Kreuz bis zur Herrlichkeit und der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Was ist interessant? Die Herrlichkeit Gottes, die Jesus für uns erkauft hat, indem er selber in die Herrlichkeit zurückgegangen ist, konnte sich erst auswirken auf die Menschen und auch auf uns, als der Heilige Geist gekommen ist. Das heißt, der Heilige Geist kam herab auf die Jünger und im Geist wurden sie in dem Moment aufgenommen in den Bereich der Herrlichkeit. Plötzlich waren sie woanders. Also in der Bibel, du kannst es sehen, die Jünger waren eher ein bisschen frustriert, nachdem Jesus weg war. Ja? Sie haben gebetet, klar, das hatte Jesus gesagt, bleibt in Jerusalem, aber sie wussten ja gar nicht, worauf sie warten sollen. Sie saßen da, haben gebetet, wussten nicht, worauf sie warten sollten. Ja, und plötzlich kam der Heilige Geist. Und in einem Moment waren sie erfüllt. Und in einem Moment waren sie hochgenommen in eine andere Dimension. Ja, Petrus stand auf und predigte eine Predigt, die hätte er zuvor niemals predigen können. Das war ein einfacher Fischer. Ja, der konnte gar nicht predigen. Und schon gar nicht so gut und schon gar nicht so theologisch. Aber in einem Moment, als der Heilige Geist auf ihn kam, war er erfüllt von einer anderen Dimension. Weißt du, der Heilige Geist kam herab und sie wurden nach oben genommen. Amen. Jesus kam herab, ging wieder hinauf, hat den Heiligen Geist geschickt, damit wir hinaufgehen. Und jetzt sagt er in Johannes 17, 24, sagt Jesus, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Wo ist er jetzt? Amen. In der Herrlichkeit Gottes. Du sagst ja, wie komme ich dahin? Ich sage dir, indem du einfach das Evangelium glaubst. Indem du einfach sagst, ja, ich ergreife es im Glauben. Es ist durch Glauben, es ist alles durch Glauben. Jesus hat es gesagt zu Martha, wenn du nur glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er hat es demonstriert, indem er Lazarus aus den Toten auferweckt hat im nächsten Moment. Das war schon mal kein schlechtes Zeichen. Amen, das ist Zeichen für Herrlichkeit. Tote stehen nur auf, wenn Herrlichkeit da ist. Amen. Aber tatsächlich, wenn du nur glaubst, kannst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen, lass uns beten. Halleluja. Halleluja. Nächsten Sonntag haben wir ja Herrlichkeits- und Wundergottesdienst im Zusammenhang mit unserem Wochenende Lieblinge des Vaters. Und da werde ich weiter darüber sprechen, wirklich, was das für uns bedeutet, was ich heute gesagt habe und wie wir die Herrlichkeit Gottes wirklich freisetzen um uns herum. Und wir werden diese Herrlichkeit aktivieren und freisetzen. Und deswegen nächsten Sonntag einfach bring die Kranken, bring die Gebundenen, bring diejenigen, die ein Wunder brauchen, bring die, die noch nichts glauben, bring die, die schon alles glauben, bring sie alle. Bring die Leichtgläubigen und die Gutgläubigen und die Nichtgläubigen und die Ungläubigen, bring sie alle. Halleluja. Weil nächsten Sonntag wollen wir hier die Herrlichkeit Gottes freisetzen. Amen. Aber jetzt wollen wir uns positionieren. Halleluja. Streck dich einfach aus. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Streck dich einfach aus. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Sicht, die du uns gibst in dieser Zeit, damit wir nicht einfach hier umherirren in dieser Zeit und von den Unruhen dieser Zeit irgendwie hin und her geworfen werden. Und verloren gehen in dem, was hier passiert und da passiert und politisch und ökologisch und was weiß ich, was alles, Herr, sondern damit wir sehen, Herr, im Geist, was du jetzt tust, Herr. Herr, du bist der Herr von allem, Herr. Du bist der Herr der ganzen Welt. Du hast die Erde geschaffen, Herr. Und vor Grundlegung der Welt wusstest du, Herr, du wusstest, dass der Mensch fallen würde. Du wusstest, dass es den Sündenfall geben würde. Aber du hattest bereits im Sündenfall bereits das Erlösungswerk mit in der Hinterhand und du hattest es mit vorbereitet, Herr. Und jetzt danken wir dir, Herr, dass dieses Erlösungswerk vor 2000 Jahren durch deinen Sohn Jesus Christus erfüllt worden ist. Danke, Jesus, dass du es nicht für einen Raub gehalten hast, in der Herrlichkeit zu bleiben, Herr, dass du es nicht festgehalten hast, sondern dass du bereit warst zu sagen, jawohl, in der Schrift ist von mir geschrieben, ich komme, um zu tun, oh Gott, deinen Willen. Und du bist gekommen, Jesus, und du bist aus der Herrlichkeit herabgestiegen, Herr, in die Niederungen dieser Welt, Herr, in die Teuflischkeit dieser Welt, ja, einfach in die Finsternis dieser Welt, Herr. Und du bist durch das Kreuz gegangen. Du hast dort unsere Sünde komplett auf dich genommen. Und als du am Kreuz hingst und schriest, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Waren wir im Geist mit dabei und unser altes Leben ist gestorben. Unser Leben unter der Sünde ist mit dir gestorben. Es ist mit dir begraben worden in den Tod. Und als der Vater gesagt hat, dieser ist gerechtfertigt und der Teufel ihn loslassen musste, da wurden wir losgelassen, weil wir waren mit dabei, wir sind mit ihm und durch ihn gerechtfertigt, allein indem wir dieses Erlösungswerk glauben. Und als du aus den Toten auferstanden bist, Jesus, am dritten Tag, sagt uns das Wort Gottes, da sind wir mit auferweckt worden zu einem komplett neuen Leben. Wir wurden mit dir befähigt für dieses neue Leben. Die Tür wurde uns aufgetan, damit wir von Neuem geboren werden können. Eine neue Schöpfung in Christus. Halleluja. Und Jesus, als du aufgefahren bist in den Himmel, da hast du im Geist alle die mitgenommen, die deinen Geist empfangen würden an Pfingsten. Denn dein Geist kam herab, um uns hinaufzunehmen. Und Herr, durch dein Erlösungswerk, einfach indem wir dein Erlösungswerk glauben, sind wir jetzt Söhne und Töchter Gottes und damit Söhne und Töchter der Herrlichkeit. Wir sind bestimmt, Träger der Herrlichkeit zu sein. Deine Herrlichkeit ist aufgegangen über uns, Herr. In uns ist all diese Macht, all diese Substanz des Himmels, um diese Welt zu verändern. Du hast gebetet, Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Und Herr, dieses Gebet wird erhört durch Söhne und Töchter, die glauben, was du getan hast. Und die sich entscheiden, wirklich diesem Evangelium zu gehorchen, indem sie es glauben und indem sie hingehen als diese Träger deiner Herrlichkeit. Oh, Halleluja. Halleluja. Ich habe vor im Lobpreis, als wir hier im Lobpreis waren, habe ich das wirklich gesehen. Ich habe im Geist so eine Vision gehabt und habe gesehen, Jesus, zuerst habe ich Jesus gesehen am Kreuz und ich habe seinen Kopf, und es wird in manchen Kirchen so dargestellt, wie sein Kopf mit der Dornenkrone so runterhängt, so seitlich runterhängt, und wie er auch so schaut, und du siehst einfach diesen Schmerz der ganzen Sünde und der ganzen, des ganzen Leides, das er trägt, siehst du auf ihm, und das habe ich gesehen, und dann habe ich im nächsten Moment gesehen, wie, so, wie es im Hintergrund so geblitzt hat, und dann wurde ich erinnert, wie es heißt, als Jesus gestorben ist am Kreuz, dass es Blitze und Donner gab in diesem Moment. Und dann habe ich gesehen, wie Jesus aus den Toten auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel, und wie dieses Bild, das ich ganz am Anfang gesehen habe, dieses Bild von seinem Kopf am Kreuz, wie er da hängt am Kreuz, wie dieses Bild seines Leidens wirklich durchdrungen wird von dieser Herrlichkeit Gottes. Und dann habe ich so gehört, wie Jesus sagt, oh, wenn ihr nur glauben würdet, was ich getan habe, dann würdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Das habe ich gerade gepredigt. Weißt du musst das ganze Erlösungswerk von Jesus vor Augen haben. Vom Kreuz bis zum Thron. Ja, er hat gelitten. Ja, er ist in das tiefste Leiden hineingegangen. Aber nicht, damit das Leiden bleibt, sondern damit es verwandelt wird. Weißt du, ich habe so gehört, wie Jesus gesagt hat, wenn ihr nur mein komplettes Erlösungswerk glaubt, dann werdet ihr zum Kanal für die Veränderung, die diese Welt braucht. Weißt du, wenn du dir Jesus am Kreuz anschaust, wie er stirbt und wie er leidet, dann siehst du die Veränderungsbedürftigkeit der Welt. Weil das ist das, was du da siehst. Dann siehst du die Tiefe der Veränderungsbedürftigkeit der Welt. Dann siehst du die Tiefe des Leidens dieser Welt. Aber gleichzeitig eben, Jesus ist nicht da geblieben, sondern Jesus ist auferstanden und er ist verherrlicht. Und mit ihm sind wir verherrlicht, sagt das Wort Gottes. Das heißt, wir sind die Antwort für diese Welt als Christen. Wir sind die Träger dessen, was diese Welt jetzt braucht. Wir sind die Träger dessen, was es braucht, damit dieses Leiden Stück für Stück verwandelt wird in Herrlichkeit. Halleluja. Oh, streck dich aus, sag, Herr, hier bin ich bin bereit. Oh, Jesus, ich danke dir, Herr, dass du heute Morgen ganz neue Entscheidungen bewirkst, Herr. Entscheidungen der Positionierung, Herr. Entscheidungen des Glaubens, Herr. Entscheidungen, Herr, wirklich deinem Erlösungswerk zu glauben und zu sagen, jawohl, ich glaube es für mich. Ich glaube es für mich persönlich. Ich nehme es an. Ich schaue nicht auf meine Unzulänglichkeiten. Ich schaue nicht auf die Probleme. Ich schaue nicht auf das, was das vielleicht hindern könnte und all diese Hindernisse. Ich höre nicht auf die Stimmen dieser Welt, die vielleicht sagen, oh, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Schau dir doch mal die Welt an und so weiter. Ja, deswegen sind wir hier, um diese Welt zu verändern. Halleluja! Diese Welt ist nicht ohne Hoffnung, sondern diese Welt hat eine Hoffnung. Aber diese Hoffnung hat einen Namen, einen einzigen Namen, und dieser Name ist Jesus Christus. Und du bist der Träger dieses Namens, du bist der Träger dieser Person. Er lebt in dir, durch dich kommt er. Durch dich kommt er in diese Welt. Halleluja. Komm, sag mal mit mir zusammen, Vater im Himmel, ich danke dir für deinen perfekten Plan. Ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast für ein perfektes Erlösungswerk. Und ich danke dir, Herr Jesus Christus, dass du ja gesagt hast zu diesem Plan, obwohl er dich alles gekostet hat. Er hat dich dein Leben gekostet. Er hat dich das Leiden gekostet. Er hat dich den Schmerz gekostet. Er hat dich die Trennung vom Vater gekostet für einen Moment. Er hat dich das Totenreich gekostet. Aber gleichzeitig, Herr, hat es dir die himmlische Herrlichkeit gebracht. Den Namen, der über alle Namen ist. Du bist mein Erlöser, Jesus. Du bist mein Herr. Du lebst in mir und ich lebe in dir. Und damit ist die Herrlichkeit des Vaters in meinem Leben wirksam. Und jetzt in dieser Zeit sage ich, Heiliger Geist, komm auf mein Leben. Aktiviere mich in diesem Herrlichkeitsleben. Aktiviere mich in dieser Position als Herrlichkeitsträger in dieser Welt. Halleluja. Halleluja. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Ja, er tut es gerade. Er tut es gerade. Er aktiviert dich ganz neu. Weißt du, für deine Umgebung. Schau auf deine Welt um dich herum mit ganz neuen Augen. Ja, schau, schau, ihr beiden, Dagmar und Hans-Gerd, schaut auf Heidenheim mit ganz neuen Augen. Ja, ihr seid gesetzt als Herrlichkeitsträger. Ihr seid gesetzt für diese Stadt. Ihr seid gesetzt, um die Herrlichkeit Gottes in dieser Stadt freizusetzen. Also seht eure Stadt mit ganz neuen Augen. Seht eure Stadt mit diesen Augen. Ja, Heidenheim wird erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Heidenheim bekommt ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes. Heidenheim wird zu einer Stadt, in der die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes die Erde bedeckt, wie die Wasser die Meere bedeckt. Halleluja. Ihr seid Träger seiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, nimm deinen Platz ein, weißt du, da, wo du bist. Vielleicht ist dein Platz ein Krankenhaus, in dem du arbeitest. Vielleicht ist dein Platz eine Firma, in der du arbeitest. Vielleicht ist dein Platz eine Familie, wo du Kinder großziehst oder einfach anderen Dienst in deiner Familie. Vielleicht ist dein Platz eine bestimmte Nachbarschaft, ein bestimmtes Gebiet, eine bestimmte Stadt, ein bestimmtes Land. Ja, je nachdem, wie Gott dich gesetzt hat, je nachdem, was deine Vision ist, er hat dich gesetzt, um ein Träger der Herrlichkeit zu sein in dieser Zeit. Er hat dich gesetzt, es ist eine neue Zeit. Es ist die Zeit der Herrlichkeit. Es ist die Zeit, in der Gott diese Wahrheit wiederherstellt. Es ist die Zeit, in der Gott mit der Wahrheit die Realität wiederherstellt. Realität der Herrlichkeit Gottes. Oh, durch euch hindurch. Oh, ja, über den Fluss in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Herr, dass du uns neu positionierst und dass du uns neu aktivierst in dem Namen Jesus. Jetzt in dieser Zeit. Halleluja. Danke, Herr. Ja, zu einigen spricht der Heilige Geist ganz neu, dich zu positionieren. Du warst vielleicht wirklich von allem Möglichen, was du hier gesehen hast, über YouTube oder da, was so an Lehren herumschwirrt und so weiter. Warst du vielleicht abgelenkt, du wusstest gar nicht mehr so genau, oh, was soll ich eigentlich, wofür bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich, aber gerade jetzt kriegst du eine neue Klarheit. Weißt du, es ist nicht einfach nur ein leeres Wort, wenn wir reden von diesem Herrlichkeitsleben, sondern es ist dein Leben. Du bist dafür bestimmt. Es ist deine Zeit. Jetzt ist diese Zeit. Jetzt ist diese Zeit, um darin aufzustehen. Halleluja. Ja, für deine Volksgruppe auch. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Jesus. Weil jede Nation, jede Sprache muss das Evangelium hören. Das ist nicht möglich ohne die Herrlichkeit Gottes. Es ist nicht möglich, ohne dass wir etwas zu den Nationen bringen. Weißt du, Nationen, die vielleicht seit Jahrhunderten in Aberglaube oder in falscher Religion gebunden waren, sie werden nicht einfach nur deswegen glauben, weil du es ihnen theologisch exakt erklärst, was richtig ist. Sondern sie werden allein glauben, weil sie etwas sehen von Gott, weil sie etwas erleben von Gott. So war es von Anfang an. Jesus hat schon gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Das heißt, es braucht Träger der Herrlichkeit in dieser Zeit, die sich bewusst sind, was sie tragen, die sich bewusst sind, wo immer sie hingehen, tragen sie die Herrlichkeit Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott wird dich gebrauchen. Gott wird dich gebrauchen in deinem Umfeld. Du hast einen Hunger in deinem Herzen. Es ist etwas entzündet worden in deinem Herzen. Und jetzt bist du da. Und Gott sagt, ja, es ist gut, dass du da bist. Da, wo du jetzt bist, es ist gut. Es ist gut, dass du jetzt dich positionierst, weil ich möchte dich mächtig gebrauchen für deine Generation und für dein Umfeld. Halleluja. Weil du trägst etwas von mir, du trägst etwas von meiner Herrlichkeit in diese Zeit. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Du bist seine geliebte Tochter. Er hat Gefallen an dir gefunden und er steht hinter dir, wo immer du hingehst und was immer du tust. In seinem Namen. Geh, sei Licht in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Komm, lass uns ihn anbeten, lass uns ihn groß machen. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Herr. Ya na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na gerade so, weil es sind heute wieder einige aus Ukrainer und Ukrainerinnen auch hier. Und ich spüre so, wie wenn Gott wirklich zu euch allen sagt, es ist kein Zufall, dass ihr hier seid. Es ist kein Zufall, dass ihr hier seid. Sondern ihr seid hier, weil ich, der Herr, etwas in euch tun möchte. Weil ich, der Herr, etwas in euch hineinlegen möchte. Weil ich, der Herr, euch mit etwas überkleiden möchte. Und es ist nicht weniger als meine Herrlichkeit. Und als Träger meiner Herrlichkeit werdet ihr gehen, um Zeugen zu sein unter eurem Volk und unter den Menschen, mit denen er euch zusammenstellt. Es ist kein Zufall, dass ihr jetzt hier seid. Seht es als Teil seines Planes. Hadert nicht mit eurem Schicksal, sondern erkennt, was Gott tut jetzt in dieser Zeit in eurem Leben. Halleluja. Träger der Herrlichkeit. Träger der Herrlichkeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja, das klingt alles super, das klingt alles perfekt. Aber ich fühle mich einfach noch wie abgeschnitten von dieser Herrlichkeit, von diesem Gott. Ich kann nicht sagen, dass ich dieses neue Leben bereits habe. Ich habe nicht diese Gewissheit, dass ich von Neuem geboren bin. Jesus hat gesagt, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und Paulus hat gesagt in Römer 8, Vers 15, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Vielleicht aber bist du hier und du hast dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in deinem Herzen noch nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Dann hat es im Wesentlichen, oder kann es im Wesentlichen drei Gründe haben. Zum einen, du hast vielleicht noch nie wirklich bewusst Jesus zum Herrn deines Lebens gemacht. Du hast noch nie bewusst gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Mach du mein Leben neu. Lass mich von Neuem geboren werden durch deinen Geist. Du hast es noch nie festgemacht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Du hast es noch nie ausgesprochen. Die Bibel sagt, wer mit seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, den errettet er. Ja, es ist nicht nur eine Sache in deinem stillen Kämmerchen irgendwo, sondern es ist etwas, was du bekennst, auch mit deinem Mund. Und du hast es vielleicht noch nie getan, dann möchte ich jetzt gleich mit dir und für dich persönlich beten. Oder aber du bist hier und du hast es schon mal getan, aber du bist wieder weggekommen von diesem Leben in Christus. Du hast dich von ihm entfernt und heute bist du hier und du hast nicht mehr diese Sicherheit der Verbindung zu ihm. Dann brauchst du einen neuen Anfang. Und wenn du sagst, jawohl, das betrifft mich, dann möchte ich jetzt auch mit dir und für dich persönlich beten. Oder auch wenn du sagst, ja, ich habe Jesus in meinem Herzen aufgenommen, aber da ist Sünde in meinem Leben, die ich noch nicht bekannt habe und die ich noch nicht losgeworden bin und die trennt mich von Gott. Auch dann möchte ich mit dir und für dich persönlich beten. Deswegen, wenn eine dieser drei Dinge dich betreffen, also wenn du nicht diese Sicherheit hast, jawohl, heute, wenn ich heute sterben würde, dann weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich in Ewigkeit mit dem Vater im Himmel in der Herrlichkeit Gottes wäre. Wenn du noch nicht diese Gewissheit hast, dann lass uns jetzt zusammen beten. Ich möchte jetzt einfach ein Gebet mit dir sprechen und dann möchte ich dir auch dir persönlich dienen und mit dir persönlich beten. Und wenn du das möchtest, einfach ganz schnell, streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, wo auch immer du bist im Raum. Streck einfach deine Hand aus, wenn du sagst, ja, das brauche ich, das ist für mich jetzt das, was ich brauche. Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann, für wen ich hier beten kann. Ja, wenn du über Livestream zuschaust, kann ich deine Hand nicht sehen, aber du kannst gleich mitbeten. Wir nehmen dich mit rein im Geist. Dann einfach positionier dich, wir beten gleich zusammen. Aber hier zuerst im Raum, ist jemand hier, der dieses Gebet jetzt mit mir sprechen möchte? Ja, du? Okay, super. Komm einfach schnell nach vorne. Halleluja. Dann machen wir das hier fest. Ist noch jemand da? Komm einfach hier rüber, genau. Herzlich willkommen. Wie heißt du? Olga. Schön. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen? Dann komm einfach noch nach vorne. Genau, dreh dich ruhig zu mir, dann bist du nicht abgelenkt. Halleluja. Okay. Lass uns einfach gemeinsam jetzt dieses Gebet sprechen. Du sprichst es einfach laut nach, ich spreche es laut vor und dann werde ich dir hier die Hand auflegen. Ihr über Livestream sprecht einfach auch dieses Gebet mit und jeder im Raum, der es mitsprechen möchte zur Unterstützung, sprich es einfach mit Und dann werden wir beten, einfach für alle, die auch über Livestream und hier vor Ort, wenn wir jetzt dieses neue Leben empfangen. Sag einfach, Vater, in dem Namen Jesus, komm ich zu dir. Und ich bitte dich um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich deinem Erlösungswerk nicht geglaubt habe. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du für meine Sünde gestorben bist und dass du anstatt meiner gestorben bist, damit mein altes Leben mit dir stirbt und mit dir begraben wird und damit ich auferstehen kann zu einem neuen Leben, damit ich von Neuem geboren werden kann. Herr Jesus Christus, ich nehme dich jetzt auf in mein Herz als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt in mir diese neue Geburt bewirkst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Und ich lege dir jetzt die Hand auf. Und wenn du über Livestream zuschaust, fühl einfach dir auch die Hand mit aufgelegt. Du bist im Geist mit dabei. Und ich segne dich jetzt in dem Namen Jesus. Ja, ich spreche dir zu. Du hast deine Sünde bekannt. Und somit sagt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn du deine Sünde bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und im Namen Jesu Christi spreche ich dir jetzt zu, durch das Blut von Jesus bist du rein, rein gemacht, gerecht gesprochen. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine Tochter Gottes. Ja, du bist eine Tochter der Herrlichkeit. Und in dem Namen Jesus segne ich dich jetzt mit der Kraft des Heiligen Geistes, die dich erfüllt und in dir diese Gewissheit des neuen Lebens hervorbringt. Und in dir diese Kraft hervorbringt, gemäß diesem neuen Leben zu leben. Der Sünde zu widerstehen und der Herrlichkeit Gottes Durchbruch zu geben in deinem Leben. Danke, Vater. Wen du gerechtfertigt hast, den hast du auch verherrlicht, sagt dein Wort. So in dem Namen Jesu Christi empfang diese Zuteilung, diese Aktivierung in der Herrlichkeit Gottes. In Jesu Namen. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wenn du dieses Gebet mitgebetet hast über Livestream, dann schreib uns einfach eine E-Mail an wunder@glorylife.net. Sag uns, dass du dieses Gebet mitgebetet hast, dann schicken wir dir was Kleines zu als Geschenk. Und wenn du hier vor Ort bist, also du, Olga, du kriegst das Geschenk hier von der Tatjana, die hinter dir steht. Und wenn du möchtest, dann ist sie einfach noch bereit, auch weiter für dich zu beten und ihr noch weiter zu dienen, okay? Und du darfst mit ihr dazu gerne in den Gebetsraum rübergehen, wenn ihr das möchtet. Okay? Halleluja. Geben wir mal einen kräftigen Applaus und auch all den anderen über Livestream. Halleluja. So gut, das ist einfach gut. Halleluja. Preist den Herrn. Ihr Lieben, wir haben noch etwas Neues hier bei Glory Life, was wir heute noch freisetzen wollen und einsetzen wollen, beziehungsweise jemand, den wir noch einsetzen wollen. Halleluja. Und zwar unseren Christian Schilling. Halleluja. Gott hat klar gesprochen, ich war 3 Tage beten und fasten alleine, Anfang oder Ende Oktober, glaube ich, war es. Und Gott hat klar gesprochen, der Christian ist der 2. Pastor hier im Glory Life Zentrum Filderstadt. Ja? Halleluja. Preis den Herrn. Und wir wollen ihn heute zusammen mit seiner Frau, mit der Moni, die Lobpreisleiterin hier ist auch für Glory Life, wir wollen sie heute einsetzen, wirklich in diese Position auch. Und die Bibel sagt ja, lege niemand die Hände zu schnell auf. Ja? Deswegen lassen wir uns immer Zeit mit Handauflegungen und Einsetzungen. Ja? Aber wenn Gott klar spricht, dann ist die Zeit. Ja? Und ich habe mit Christian gesprochen und er hat gesagt, Freude, Halleluja, Amen. Moni, ist auch wichtig, dass die Frau es auch bestätigt, Freude, Halleluja, Amen. Hat mit unserem Core-Team gesprochen, Core-Team, Freude, Halleluja, Also, heute ist der Tag und wir wollen Christian einsetzen als zweiten Pastor hier im Glory Life Zentrum Filderstadt, damit auch mit einer neuen pastoralen Autorität ausstatten sozusagen. Ja. Wir haben ja ein pastorales Team hier in Glory Life. Ja, ich und Irina, wir sind die, sozusagen die Senior-Pastoren oder wie auch immer du es nennen willst, Hauptpastoren, keine Ahnung, ja, hoffentlich noch nicht so Senior, aber weißt du, aber die Gemeinde wächst und deswegen braucht es einfach eine weitere Ebene, auch die eingezogen wird, und das ist der zweite Pastor und das ist unser wunderbarer Christian und wir wollen ihn heute segnen und einsetzen. Und ich darf ihn und Moni einfach bitten, dass ihr zusammen nach vorne kommt und gleichzeitig auch das pastorale Team, alle, die da sind vom pastoralen Team, ihr dürft auch mit dazukommen. Halleluja, herzlich willkommen. Halleluja. Weißt du, Herr, Sie sind seit, glaube ich, wie lange seid ihr bei Glory Life? 8 Jahre? 2017. 2017, also seit 8 Jahren bei Glory Life. Wir haben schon viel mit Ihnen erlebt. Christian predigt ja immer wieder auch hier in Filderstadt und auch in anderen Orten vom Glory Life Netzwerk in Heidenheim oder in Augsburg. Als letztes hast du in Hamburg gepredigt. Genau, also überall im Glory Life Netzwerk. Das heißt, entscheidend ist immer, wir setzen immer ein, was Gott schon gesetzt hat. Ja? Man setzt nicht was ein, was noch nicht da ist, sondern es ist da. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn wir etwas einsetzen, ja, die Kinder kommen auch dazu, die wollen auch zuschauen, ja, eure Kinder auch, Halleluja. Weißt du, ja, sind nicht alles eure Kinder, preis den Herrn, aber dazu hätte ich auch noch einen guten Witz, aber gut, das machen wir nächsten Sonntag. aber wenn wir etwas einsetzen, wenn wir die Hände auf jemanden legen, dann bedeutet das, dass in dem Moment einfach auch eine neue Salbung und Autorität freigesetzt wird. Paulus hat zu Timotheus gesagt, gedenke der Gnadengabe Gottes, die in dir ist, durch das Auflegen meiner Hände auf dich. Das heißt, da wird etwas in Menschen aktiviert, geistlich, worauf sie zurückgreifen können und was sie auswirkt auch auf ihre Autorität im Geist, auch in Bezug auf andere Menschen und Situationen und Dämonen und was weiß ich was alles. Ja? Und diese Autorität wollen wir heute hier freisetzen. Amen, mit unserer Handauflegung. Seid ihr bereit dazu? Halleluja, dann steht einfach mal alle auf, ja, weiß den Herrn, auch hier auf der Empore dürft auch mit die Hand ausstrecken, einfach alle, streckt einfach alle eure Hände aus und genau, ja, du stell dich einfach hier rüber, ja. Ach so, ja, sind die Kinder von Christian und Moni, seid ihr alle da inzwischen? Dann kommt ihr einfach noch dazu, ihr drei Schätze, ja, Noah, Joel, Naomi, ja, Halleluja, genau, die ganze Familie wird gesegnet, weiß den Herrn. Wo ist der Noah? Ah, der ist für Valerie oben. Okay, ja gut. Der kriegt den Segen somit. Halleluja. Okay, weiß den Herrn. Alles klar. Okay, also streckt eure Hände aus. Und Vater, wir danken dir jetzt von ganzem Herzen für diese beiden kostbaren Diener und Söhne Gottes. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für das, was du getan hast in ihrem Leben die letzten Jahre, Herr. Wir danken dir, Herr, für die Zubereitung und die Zurüstung. Wir danken dir, Herr, für alles, was du bereits durch sie getan hast, Herr. Herr, in der Jugend, Herr, im Kinderdienst, Herr, unter den Familien mit Kindern und beim Predigen und in all den Diensten, auch in der Glory Business Lounge und so weiter, im Lobpreis, Herr. Danke, Vater, für alles, was Sie getan haben, Herr. Aber von heute an sagen wir, Herr, in dem Namen Jesus, wir setzen eine neue Salbung und Autorität jetzt über euch frei, in dem Namen Jesu Christi. Wir setzen euch ein, in Jesu Namen, Christian, wir setzen dich ein hier in Filderstadt als zweiter Pastor im Glory Life Zentrum in dem Namen von Jesus. Danke, Vater. Und Moni an seiner Seite, seine Unterstützung, ja, auch im Lobpreis mit verstärkter Autorität und Salbung in dem Namen von Jesus. Danke, Vater, dass von diesem Tag an, Herr, eine neue Autorität, eine neue Klarheit, eine neue Liebe, eine neue Salbung, auch gleichzeitig ein neuer Schutz auch mit ihnen geht und mit ihnen freigesetzt ist. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ah, der Noah ist auch da. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, wir segnen euch als ganze Familie. Wir segnen Joel, wir segnen Noah. Halleluja. Als ganze Familie segnen wir euch in dieser Salbung und in dieser Herrlichkeit zu gehen, in dem Namen Jesus. Halleluja. Eine neue Ebene auch für die Kinder in deinem Geist, Herr, des Lebens mit dir, Vater. Wir danken dir für Träume, Visionen, für Begegnungen mit dir, für die Kinder auch in Jesu Namen. Wir rufen den Schutz des Blutes aus über den Halleluja. Kindern. danke auch, dass sie da mit einfach mit ihren Eltern auf diese neue Ebene kommen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Hat jemand vom pastoralen Team sonst noch einen Eindruck oder was zu beten? Genau, ich hab gesehen, wie ein neuer Mantel der Wunderkraft auf dich kommt. Mhm. Zeichen Wunder. Halleluja. Totenauferstehung, ja. Yes. Wirklich auch Krebs, der vor dir flieht, einfach auch Krankheiten zum Tode, die vor dir fliehen. Das war das eine, was ich gesehen habe. Das zweite, was ich gesehen habe. Dieser Geist Josuas, dieser Geist des Landeinnehmers, dieser Geist, neue Gebiete einzunehmen, ja, der kommt stark auf dich, der kommt stark auf dich, ja, neues Land einzunehmen. Und das Dritte, was ich habe dich gesehen als Kapitän auf so einem Fischkutter, ja, mit Kapitänsmütze, mit Pfeife, Halleluja. Ja, und links und rechts große Schleppnetze, ja, für einen großen Empfang. Halleluja. Das ist zementiert. Das ist zementiert. Amen. Er hat noch was? Ja, wir haben euch gesehen als ein Team. Ja, Moni, du bist die im intimen Bereich Gottes immer dehnt. Dein Name bedeutet das, Monikos. Und Christian ist der Gesalbte. Und die Salbung kommt aus der Intimität mit Gott, nicht aus der Leistung. Und ich sehe Christian wie ein mächtiger Krieger oder Held. Ich sehe um dich, Christian, du bist ein Bogenschütze, aber was ich sehe an dir ist ein Köcher, eine mächtige Tasche und die ist voll mit Pfeile. Und der Herr sagt dir, er möchte, dass du diese Pfeile schärfst, spitzig machst, ja. Und diese Pfeile sind die Söhne und die Töchter, die der Herr dir schenkt. Die kommen nicht aus dir. Das ist ein Geschenk, ein Erbe Gottes. Nicht aus deiner Leistung. Es kommt von Gott allein. Und diese Pfeile in deinem Köcher sehe ich jetzt, dass du sie mit deinem Bogen wegschießt in ihre Bestimmung, dass sie dorthin kommen, wo der Herr sie hin geplant hat. Und du wirst viele Söhne wegschießen und dein Köcher wird voll sein. Und Amen. Der Herr, glücklich sagt er, bist du, weil dein Köcher voll ist von Söhnen und Töchtern. Halleluja. Halleluja. Amen. Hat noch jemand was? Ja, ich spüre einfach so eine Freude über deine Einsetzung als Pastor. Der ganze Himmel freut sich mit euch auch als Familie. Und ich setze auch frei eine neue Freudensalbung für dich, Christian, für euch als ganze Familie. Und mit dieser Freude wirst du deinen Dienst versenden, werdet ihr gemeinsam miteinander vorwärts gehen, auch als Familie mit Leichtigkeit, einfach Leichtigkeit und neuer Freude. Und jede Aufgabe wirst du mit dieser Freude einfach bewältigen. Amen. Halleluja. Halleluja. Und ich sehe auf dir, Moni, wirklich einen neuen Mantel und Autorität im Lobpreis, einen neuen Herrlichkeitsmantel im Lobpreis. Herr, wir setzen das frei in dem Namen Jesus. Vater, danke, dass es voll rauskommt. Halleluja. Danke für Herrlichkeit. Danke für Herrlichkeitslieder, die hervorkommen. Herrlichkeitslobpreis, der hervorkommt. Und wirklich Autorität, den Feind wegzuschicken, in Jesu Namen. Und ich habe immer dieses Wort, und nichts wird euch schaden, auch der ganzen Familie, nichts Amen. Wird euch schaden, nichts wird euch schaden, nichts wird euch schaden, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja, danke Jesus. Ola Shakapapa. Halleluja, Amen, Amen, Christian. Und ich habe gesehen, dass der Herr euch neue Schuhe gibt. Herrliche Die sehen auch Schuhe. Ganz gut aus. Die sind schon sehr schön, aber er gibt euch neue Schuhe. Und ihr werdet nicht müde. Ihr Amen. Geht in dem Sand, auf dem Wasser, über die Höhe. Der Herr gibt euch neue, vollkommene Schuhe. Amen. Ihr werdet nicht müde. Amen. Halleluja. Das Banner über euch ist Liebe. Und ohne Liebe ist alles nichts. Und es, die Liebe hat einen Namen und es ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist das Wort. Und ihr steht auf dem Wort und seid gegründet auf diesem Fels. Und die Liebe trägt euch und die Liebe leitet euch und die Liebe ist der Weg. Und ich segne euch mit dieser Liebe ganz neu, tief, tiefe Liebe, Klarheit, Wahrheit, Leben. In Amen. Jesu Namen. Amen. Amen. Und wir segnen auch nochmal ganz besonders die Kinder, Vater. Und wir setzen wirklich die Berufung, die du von Grundlegung der Welt her hattest, Herr, wir setzen diese Berufung in den Kindern, diesen kostbaren Kindern, frei in dem Namen Jesu. Wir segnen euch in Jesu Namen. Wir sagen, die Berufung Gottes kommt in all euch dreien hervor, in Jesu Namen, Herrlichkeit, in Kraft und Schönheit. Im Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Deine ewigen Pläne, sie kommen hervor. Danke, Jesus. Jesu Namen. Danke. Joel, hast du irgendwas mit Musik am Hut? Ich habe dich irgendwie gesehen, ich habe plötzlich gesehen, Lobpreis. Irgendwie habe ich gesehen, hier was Übergesprungenes. Ja. Steckt in ihm, gell? Ja, Lobpreis. Halleluja. Streck dich danach aus. Halleluja. Amen. Gott hat was vor mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Ihr Lieben, herzlichen Glückwunsch. Lass ihn nochmal drücken. Halleluja. Es gibt auch eine Urkunde, Ordinationszertifikat. Halleluja, mit Unterschrift heute an diesem Tag. Für dich und für euch. Seid gesegnet, ne? Halleluja. Halleluja. Komm, geben wir mal Jesus nochmal einen kräftigen Applaus. Halleluja. So gut. So gut. Amen. Es geht weiter. Ja. Halleluja. Es geht voran. Preist den Herrn. Danke, Jesus. So werden wir immer besser aufgestellt, um einfach auch die vielen Aufgaben wahrnehmen zu können, die Gott uns gibt. Vielen Dank übrigens auch euch allen. Das wollte ich auch an der Stelle noch sagen. Alle, die mitgeholfen haben die letzte Woche, um unser neues Gebäudekaufprojekt gut über die Bühne zu kriegen. Das Gebäude, das wir kaufen wollen für Unterkünfte, für Bibelschüler und einen zukünftigen Kindergarten. Danke für alle, die zinslose Darlehen gegeben haben in der letzten Woche. Damit können wir jetzt, also wenn die alle eingelöst werden, natürlich ist Voraussetzung, können wir tatsächlich jetzt das Gebäude ohne Kredit bei der Bank kaufen. Halleluja. Preist den Herrn. Das ist auch ein Grund, Gott zu danken. Wunderbar. Und jetzt wollen wir noch zusammen geben, wollen einfach uns dem Heiligen Geist auch dafür hingeben, dass er uns zeigen kann, was wir hineinsehen oder investieren sollen heute in das Reich Gottes. Er hat einfach das Vorrecht, dass wir Teilhaber sein können am Reich Gottes. Nicht nur Profiteure des Reiches Gottes, sondern Teilhaber. Und indem du einfach säst oder indem du auch deinen Zehnten gibst, tatsächlich, wenn du hier zu Glory Life gehörst, bist du ein Teilhaber an dem, was Gott tut. Ja, lass uns zusammen heute mal wieder die Folie proklamieren, Zehntengeber und Saatleute, okay? Könnt ihr es mal einblenden, dann lass uns es proklamieren, bevor wir einfach dann die Sammlung einnehmen. Hadassa? Hallo? Jetzt. Okay. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet, und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, sodass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Das ist Malachi 3. So, und jetzt kommt das Gleichnis vom Sämann. Als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich, ich sähe hiermit finanzielles Saatgut in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Amen. Amen. Und jetzt geben wir hier vor Ort die Eimer durch und du kannst es tun, was sie dir zeigt, entweder in bar oder mit der Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl. Denk dran, auch den Stift mit reinzuwerfen, ne, in den Eimer mit der Verpflichtungserklärung. Die eine Hälfte nimmst du mit nach Hause, um zu überweisen, die andere Hälfte wirfst du in den Eimer rein. Wenn du über Livestream zuschaust, hast du außerdem die Möglichkeit, per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung auch zu geben. Also tu das, was er dir zeigt. Und während ihr gebt, ganz kurz ein Bericht. Gestern war ja unser Nikolaus-Einsatz von, also das heißt, unser 8 Nikoläuse waren unterwegs auf der Straße, beziehungsweise 7 Nikoläuse und ein Engel waren unterwegs auf der Straße. Preist den Herrn, da haben wir auch ein Foto davon. Können wir mal kurz das Foto einblenden? Genau. Hier sind die Nikoläuse und der Engel, der auf der Straße unterwegs war. Wir haben einen evangelistischen Einsatz gemacht, sozusagen vor dem Nikolaus, weil nächste Woche haben wir ja am Nikolaustag haben wir ja unser Lieblinge des Vaters. Wenn du noch nicht angemeldet bist zu Lieblinge des Vaters übrigens, melde dich an. Ja, im Internet info www.glorylife.net, da kannst du dich anmelden. Es kostet nichts, ist umsonst, aber melde dich an, Lieblinge des Vaters, nächstes Wochenende. Es wird ein starkes Wochenende, wo wirklich dein Bewusstsein gebaut wird, auch wer du bist in Christus und seine Liebe und seine Herrlichkeit und so weiter. Aber hier Nikolaus-Einsatz. Sie schreiben, das Wetter war genial, danke Jesus, unser Team war obergenial, danke Jesus. Es haben 15 Menschen Jesus in ihr Herz eingeladen, das ist super. Und als wir nachfragten, spürten sie eine Erleichterung. Jesus ist in ihren Herzen eingezogen. Auch ein Knie wurde vollständig geheilt, danke Jesus. Und es gab wieder ein Buschmann-Erlebnis. Das hat nichts mit dem Buschmann zu tun, sondern es ist dieses Zeugnis, was wir gehört haben vor einigen Wochen, wo Jerome zum ersten Mal das Evangelium gehört hat, während er hinter einem Busch stand. Und jemand von unserem Team hat jemand das Evangelium verkündet auf der Parkbank. Am Ende gefragt, möchtest du Jesus annehmen? Es war ein Obdachloser, der hat gesagt, nein, will ich nicht. Und Jerome hinterm Busch nach vorne hat gesagt, aber ich will ihn annehmen. Und seitdem ist er hier bei uns dabei. Und hier gab es wieder so ein Erlebnis, nämlich Nadja hat wieder einem Mann das Evangelium gepredigt und sie merkte, dass ein anderer Mann zuhörte. So fing Nadja an, lauter das Evangelium zu verkünden. Und das Resultat war, er ist Moslem und voll interessiert und er will in die Gemeinde kommen, so stark. Preist den Herrn, wir haben mit der Schokolade jedem Kind und Erwachsenen von Jesus erzählen können, zahlreiche Heftchen über Weihnachten weitergeben können, so ein starker, herrlicher Einsatz. Danke für die Gebete und danke an jeden, der heute mitgegangen ist. Wir waren insgesamt zu 8 heute in Stuttgart. Unsere Freude, unser Bild, so eine Freude und Straßenspaß. Halleluja. Preist den Herrn. Amen.